Sonntagabend, pünktlich 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Guten Abend. Schönen guten Abend. So, wollen wir die Woche mal aufarbeiten, was? Habt ihr auch alle schön euer Zimmer aufgeräumt? Jetzt habe ich was Falsches gesagt, glaube ich. Wieso? Mein Zimmer ist aufgeräumt, ja. Kannst du ja nicht sehen. Ah, ja. Hätte der Herr Dr. Petersen vielleicht auch mal in Berlin vorbeischauen sollen, oder? Den Leuten das erklären sollen, warum das so wichtig ist, sein Zimmer aufzuräumen. Wir waren noch nie pünktlich, heißt es hier im Chat. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Das Wir waren sogar schon mal um 59 on, come on. Ja. othert mich. Oh, fangen wir mit dem Pferd auf dem Flur, dem Elefanten im Porzellanladen an. Die Liebigstraße 34 wurde am Freitag geräumt. Ich weiß nicht, ich habe es mir im Livestream angeguckt, ja. Nee, sonst bin. Also ich habe ehrlich gesagt, bei dem, was ich da vorher drüber gelesen habe, über die Aktionen, die mit den Polizisten da teilweise gemacht haben, dass sie die in Fallen gelockt haben und so weiter, habe ich ehrlich gesagt mit ein bisschen mehr Blut gerechnet und so. Naja, das Und hatten so, wir toi toi dann. toi, so ist nichts passiert in Wirklichkeit. Aber ja, habe ich mir Scheint schlimmer ausgerechnet. Wollte ich gar nicht aber sehen bei eigentlich. diesen Geschichten der Normalfall zu sein. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren wurde hier bei mir in Hannover so ein Haus geräumt und da hatten sie auch irgendwelche elektronischen Anlagen sabotiert, damit da irgendwelche Leute Stromschläge bekommen und solche Dinge. Ja, Also das ist richtig mies. das scheint bei denen irgendwie normal zu sein. Naja, wir haben ja dann doch am Abend noch einige brennende Autos, zerstörte Fensterscheiben, verletzte Polizisten und Demonstranten, Flaschenwürfe, Pyrotechnik gesehen. Also war ja, Berlin hat sich schon noch von seiner üblichen Seite gezeigt, nur halt nicht direkt zur Räumung. Vielleicht hatten sie da einfach auch ein bisschen Schiss vor 2.500 Leuten in Uniformen, die da aufgeboten waren, angeblich. Abends waren es dann nur noch 1.900. Achso, ich hatte 1500 gelesen, aber gut. Die sind auf jeden Fall mit vielen, vielen, vielen, vielen Leuten gewesen, für 50 so Banker oder so. Ne? Das war ungefähr ein Polizist pro Demonstrierenden dann abends. Also. Achso, ja, okay, das ist natürlich was anderes, ja. Ich meine jetzt bei der Räumung da. Ja, also die ganze Geschichte hat ja ein bisschen Vorspiel. Circa 30 Jahre war der Laden besetzt. Vor 2 Jahren wurde dem Wohnprojekt, dem, wie war das, anarcho-queer-feministischen Wohnprojekt gekündigt. Die sind dann aber nicht ausgezogen, wie das gute Hausbesetzer machen. Und haben dann auf die bevorstehende Räumung ja auch schon mit Dingen reagiert, nicht nur am Tag der Räumung selbst, sondern wie wir hier gerade in der Quelle sehen können, wurde mal wieder so ein Kabelverteiler angezündet von der Stadtbahn in Berlin, von der S-Bahn. Für die ganze Woche hat es auf verschiedenen Linien S41, S42, S8, S85, S9 die ganze Woche lang Verzögerungen und Ausfälle gegeben, Schienenersatzverkehr, der übliche Blödsinn. Und mal wieder hat sich indymedia.org als der Platz herausgestellt, wo dann das Bekennerschreiben erschienen ist. Man wolle das kapitalistische Patriarchat in den Lockdown bringen, schrieb man da. Das hat wohl nicht ganz geklappt. Vor allem sind wahrscheinlich arme Pendler und ähnliche Leute betroffen gewesen und nicht das kapitalistische Patriarchat, wie das ja bei linken Aktionen so oft ist. Ja, Schuss in den Ofen, würde ich sagen. Was ich an der ganzen Sache sehr deprimierend finde, ist die Aufarbeitung durch die Leute, die irgendwie ja ein Problem mit solchen linken Umtrieben haben, dass so viele Bilder gepostet worden sind, die angeblich aus dem Inneren der Liebigstraße 34 stammen, die allerdings halt von irgendwelchen anderen Webseiten kamen. Ich habe auch versucht, da mit Leuten drüber zu sprechen auf Twitter, aber die waren überhaupt nicht ansprechbar dafür. Die haben mich nur immer wieder Haben wir hier zum angeschnauzt. Beispiel auch so ein Beispiel, das Ja. war ja von so einer Haushaltsauflösungsseite und dieses Bild hier hat man da auf jeden Fall ganz stark gesehen und ja, viele andere wie dieses. Ja, das Traurige ist aber, dass das halt so Leuten wie dem Gensing dann wieder Munition verschafft. Da wird es dann heißen, ja, organisierte rechte Troll-Bot-Gruppen haben Bilder gepostet, die gar nicht echt Ja, sind. dieses Und Gelöschte hier war von dem Herrn Reitschuster, wie man hier in der Antwort noch sehen kann. Ja, ich verstehe es nicht. Also, ich habe selber auch ein paar Bilder gepostet, und zwar habe ich mir den Indoor-Stream von Russia Today angeguckt und habe auch Captions gemacht und humoristische Unterschriften drunter gepackt. Man hätte überhaupt nicht, also es war genug, es gab genug Bilder. Man hätte nicht irgendwie Bilder von woanders nehmen müssen. Ich verstehe manchmal auch einfach nicht, dass die Leute nicht verstehen, dass das irgendwie nicht funktioniert Ja, mit. setzt noch nie so einen drauf, aber ne? Also ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht gesehen, aber die Küche war ja vielleicht gar nicht so versifft oder so. Nee, die war halt, das war alles schon ziemlich siffig, aber halt nicht auf dem Niveau, dass man mit diesem Bild da irgendwie Ja, dastehen was bei so wollte. Messi oder was das Bild eben auch vermittelt, ist, dass das irgendwie immer mehr wird und nie aufhört. Und das ist ja falsch. Das ist, tragen da Lebensmittel rein, verkochen die, packen ihre Sachen weg, schmeißen es teilweise auf den Müll. Also es ist ja nicht ganz so schlimm gewesen, wie es da aussieht. Das ist eine andere Krankheit, sag ich mal. Auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, man hätte sich an anderen Sachen abarbeiten können, dass das Ding, weil auch so viele Leute gesagt haben, ja, der böse Kapitalismus hat seine Fratze gezeigt, so, nee, das war auch wenn der Makler oder Besitzer das nicht erklagt Ach ja, nach 30 Jahren zeigt er seine Fratze, das ist ja böse. hätten die Behörden in Berlin gewusst, wie es da drin baulich aussieht, also zum Beispiel zu betonierte Fluchtwege, eine schwere Falltür, die man im Brandfall irgendwie erstmal aufmachen müsste, damit die Leute aus den oberen Stockwerken rauskommen und solche Sachen, wäre das A bekannt gewesen und hätte es B nicht die Anweisung gegeben, solche Dinge doch bitte zu ignorieren von der Stadtregierung. Dann wäre das einfach zugemacht worden, weil für die Bewohner das gefährlich war, da zu leben. Also, da hätte ein Feuer ausbrechen müssen und wären im Zweifelsfall wären die Leute in den oberen Stockwerken halt mitverbrannt. Aber gut. Aber das ist auch noch, das sind auch noch so viele Leute rausgeholt haben. Ich glaube, ich hätte mich da verpisst haben, so einen Tag oder so. 57 Leute, manche haben sie da rausgeholt. Naja, Ja, und da habe gut. ich mich Ja, dann ich schon denke mal, es gefragt, ist ob die wie jetzt üblich, alle. die Leute werden sich feiern dafür, ne? Also, Man hat ja auch natürlich hat gesehen, er dass so. als man die rausgeführt hat, haben ja viele auch so Faustrohrecken und all so Sachen gemacht. Ja. So, ich habe mich hier raustragen lassen. Ja, und dann anschließend sind sie wahrscheinlich bei Mama vor der Tür gestanden oder so. Ne? Habe ich wieder gewohnt? Ja, aber das. Ja, da habe ich mich so drüber gefrotzelt, weil mir so in, ne? Ich kam mir so in den Sinn. Ja, Was aber sollen die auch sonst dann. machen? Wenn du von den Sympathisanten hörst, ja, die stehen jetzt auf der Straße, wo sollen die hin? Bei der Wohnungsnot in Berlin. Und morgen gehen die dann wieder, wir haben Platz, brüllen Können wir mal irgendwo. bei den Linken fragen, die wissen, wie es geht. Nehmen Sie jemand Und anderes eben weg oder so. Keine wie Ahnung. viele Obdachlose gibt es wohl in Berlin? Ob da 50 mehr oder weniger den Braten fett machen und ob die Linke sich für die anderen, was weiß ich, wie viele tausend auch interessiert, die obdachlos sind, oder nur für diese 57 queeren Anarchisten? Ich weiß es Keine nicht. Ahnung. Ja. Nur, genau, nur Risken, nur von. Aber ich glaube, insgesamt war das schon ganz gut, dass das, so breit auch diskutiert worden ist. Also ist, ich denke, das hat schon geholfen, um noch mal ein bisschen zu zeigen, was Linksextremismus bedeuten kann und bedeuten wird, wenn man den uneingeschränkt walten lässt. Und wie unverschämt diese Forderungen sind, die Häuser denen, die drin wohnen. Ja, ist alles eine schöne Utopie und hört sich auch super griffig an und so, ist aber halt ja, eine Utopie. Ja, der Yüksel hat ja noch gefragt, ob die Bilder nicht, ob die Häuser nicht auch wertvoll fürs Stadtbild wären oder so. Aber ich glaube, das kommt dann irgendwie erst dahinter als von der Relevanz her. Das ist eben die Vielfalt, die wir akzeptieren, wie die Leute ihre Häuser machen, so ungefähr. Wenn der Vermieter das dann anders macht, dann ist das eben seine Form von Vielfalt. Weiß nicht. Klar, es gibt natürlich auch genug Bauvorschriften, dass du in einer Straße mit schwarzen Dächern kein Rotes dazwischen knallen darfst oder so. Ist echt so. Ja, aber es ist eben auch eine andere Form einfach von Vielfalt, ne? Ich Denke wollte ich gerade mal. sagen, da gibt es in Deutschland ist das mal wieder so ganz Ja, extrem es mit ist diesen ganzen eigentlich Sachen. streng geregelt, ja. Dafür haben sie ja dann extra diese Papageiensiedlungen, oder wie das heißt, erfunden, gefunden, gebaut, angefangen, weil die Leute das eben auch nicht unbedingt alle wollten, ne? Manche möchten eben lieber ein bisschen bunt durcheinander wohnen. Ja. Sag Ja, mir nicht, dass das die Frankfurter Rundschau ist. doch, das ist die Frankfurter Da haben sie Rundschau. aber auch ein Thema jetzt gefunden. Ne? Ich habe ja auch schon zwei oder drei Artikel drüber gelesen von denen. Ja, langsam halte ich das für pathologisch, was da passiert. Also, wenn man jede Woche sich über den Nur so aufregen kann, Ist doch nur der Nur. ich bin nicht ganz sicher, wo hat er euch angefasst? Kann ich immer nur wieder sagen. Also. Ja, er ist ein Zweifler, ein Frevler. Haltet ihn. Es spielt mit fragwürdigen Assoziationen. Ja, ich glaube, das nennt man Satire. Oh Mann. Aktuell darf sich nur auf Phoenix persönlich über die Diffamierung und den Untergang der freien Meinung beklagen und bemüht seine Thesen unterstreichen natürlich auch das prominente Beispiel eines angeblichen Cancel-Culture-Opfers herbei, die Kabarettistin und zum Nurschen Stammpersonal gehörende Lisa Eckhardt. Cancel Culture meint den systematischen Boykott einer Person, deren Aussagen als diskriminierend eingeordnet werden. Das war bei Von Eckhardt, wem? ja, Ja. das war bei Eckhardt Den in einordnen. einem teils als antisemitisch oder einfach nur geschmacklos eingeordneten Beitrag der Fall. Nun wird sie in ihrer kulturellen Ausübung weder boykottiert noch gecancelt. Ja, nur eingeordnet von Vom Mob. entsprechenden Autoritäten, ja. Ja, vom Mob, also. Ja, und möglicherweise ist es auch nur deswegen gecancelt, weil es eben jetzt doch dann mal ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat. Der 100. Cancel-Fall oder so. Ja. Es scheint, dass der Cancel Culture zumindest so, wie es einem nur in den Kram passt, eine Erfindung, um diejenigen zu diskreditieren, die gemeinhin Kritik an überholten Rollenmustern üben und sich an gezielter Provokation mit Hilfe der natürlich satirisch gemeinten Diskriminierung von Minderheiten stören. Ja, das stimmt ja nicht. Die Rollenmuster sind ja nicht überholt, ne? Sondern die werden gelebt und gewollt von den Menschen. Punkt. Ganz einfach. Das ist einfach Blödsinn, was sie schreibt. Sind nicht überholt, die Sachen. Ist leider so. Also, oder vielleicht ist es eben auch nicht leider, aber es ist eben so. Corona-Leugner, Wissenschaftsleugner, das klingt ja nicht umsonst wie Holocaust-Leugner, sondern das soll so klingen. Oh, ja, genau, das soll so klingen, ja. Moment mal, unterstellt Dieter Nuhr eine Okay. angeblich gewollte Assoziationskette bezüglich seiner Person. Um was genau damit zu erreichen? Vielleicht um seine Kritikerinnen und Kritiker alle Na gut. selbstverständlich als Teil der diffusen Cancel Culture, als diejenigen zu diffamieren, die nur um der Kritik an seiner Person willen die Shoah instrumentalisieren. Seltsamer. Doch was macht nur, der spricht bezüglich des Shitstorms später von einer humanen Variante des Pogroms. Gar lobt er diesen Vergleich noch als seine lustige und gute Formulierung. Wer spielt nun mit welchen Assoziationen, Herr Nu? Ja, und weil das noch Naja. nicht genug ist, mit dem einen Artikel auf dem Nu rumzuhacken, letzte Ja. Woche kommt noch ein zweiter. Habt ihr das denn gesehen oder hat das einer gesehen mit dieser Sendung da von dem nur persönlich oder wie es hieß, oder Phoenix persönlich? Ich habe das gesehen, ich fand das auch ganz gut, denn der hat auch ganz gut argumentiert. dass sie ihm da irgendwelche Sachen zuschreiben würden, ja, die eben aus der Luft gegriffen sind und so. Und da hat das also auch nochmal ganz gut beschrieben. Das kann man sich mal angucken. Empfehlenswert. Also ich habe die erste Hälfte gesehen. Mhm. Fand ich glaube, das hat schon gereicht. Da hat er das Wichtigste auch gesagt, meine ich. Mhm. Mhm. Dieter Nuhr ist mit seiner Sendung Nur im Ersten zurück auf dem deutschen Fernsehbildschirm. Angriffslustig und scharfzüngig soll sie sein, ist dann aber doch eher ein Konglomerat aus vorhersehbaren Pointen und einer Prise oder einer Handvoll Menschenverachtung. Mehr als eine Mischung aus Genervtheit, Langeweile und Empörung bleibt dann als politisch korrekte Zuschauerin leider nicht übrig. Wenn die sich jetzt selber wissen, schon so, wenn sie sich jetzt echt selber schon politisch korrekt oder was? Die nennen sich jetzt selbst schon politisch korrekt, ja, habe ich das richtig verstanden? So schreibt der Autor das hier auf jeden Fall oder die Autorin. Zu den Punkten, ja. Okay, ja, aber es soll wahrscheinlich ironisch sein, wenn sie das da oben in Anführungsstriche setzen. Hm. Hm. Die erste Einlage von Ingo Appel zeichnet sich zwar nicht durch Diskriminierung aus, aber stattdessen ist sie einfach zum Gähnen. Lachen muss man, wenn überhaupt, darüber, dass der Witz geht Söder nach Berlin. Nein, der fährt im wohlgemerkt erwachsenen Publikum ernsthaft für kreischende Lacher sorgt. Ja, aber das Schlimmeres ist nicht mehr erlaubt, ne? Das ist doch das Dumme. Du kannst doch kaum noch was sagen. Für was Schlimmeres hätte er erst recht gekriegt, sozusagen, wenn er einen bösen Vergleich macht. Ja, aber über Söder kannst du doch ruhig was sagen. Das ist doch ein alter, weißer Mann. Also. Vielmehr muss über ein solches Publikum eigentlich nicht gesagt werden. Man könnte hinzufügen, dass dies auch Leute sind, die tatsächlich Geld dafür ausgeben, die Inkarnation des Boomer-Humors von Dieter Nuhr live zu sehen. Der schießt in seiner Sendung wieder mal den Vogel ab, dicht gefolgt von Monika Gruber, die ebenfalls einen Auftritt in der Sendung hat. Beginnt Dieter Nuhr anfangs noch harmlos mit Witzen über Donald Trump, steigt er in seiner nächsten Einlage unverhofft mit dem Thema Gendern ein. Oje, oje. Man könnte sich fragen, aus welchem Jahrzehnt die Sendung ist oder wann diese uninspirierten Litaneien endlich mal der vielbeschworenen Cancel Culture zum Opfer fallen. Ja, es gibt das alles nicht, aber wenn es das gäbe, wäre es eine gute Idee. Typisch für diese Leute. Das ist wirklich... Neben diesen antiquierten Ansichten zu geschlechtergerechter Sprache scheinen unangebrachte Vergleiche das Motto der Sendung zu sein. Vom Anti-Amerikanismus, der mit Rassismus gegen Schwarze gleichgesetzt wird, über die DDR-Diktatur, die mit Adolf Hitler und dem Islamischen Staat verglichen wird. Das ist... Monika Gruber hat sich super innovativ die politisch Korrekten vorgenommen. Dass solch ein Begriff überhaupt negativ besetzt sein kann, sollte eigentlich mindestens Grund zum Kopfschütteln geben. Die Kinnlade runterklappen lässt einen dann aber ihr Ansatz diskriminierendes Verhalten gegenüber Transfrauen, Hartz-IV-EmpfängerInnen und People of Color mit Vorurteilen gegenüber Bayern zu vergleichen. Na klar, weil sie als Bayerin Witze über Bayern okay findet, müssen strukturell Benachteiligte Witze über sich ebenfalls wegstecken können. Man könnte meinen, Monika Gruber hätte die letzten Jahre tatsächlich im hintersten bayerischen Kaff verbracht und verpasst, dass es einen Unterschied zwischen struktureller Diskriminierung und Menschen aus Bayern gibt. Ja, die Bayern werden strukturell diskriminiert. Die sind zum Beispiel Nettozahler hier im Länderfördervanzausgleich. Ja, die müssen die Liebigstraße 34 bezahlen. Oder mussten. Ja, strukturell, ja. Die Genderpolitik in Sachsen-Anhalt, glaube ich. Es heißt ja immer, durch die sozialen Medien seien alle nur noch in Filterblasen unterwegs und würden teilweise den Bezug zur Realität verlieren. Beim Reality-Check mit öffentlich-rechtlichen Comedy-Formaten wie Nur im Ersten konfrontiert, ist man dann aber doch sehr froh, nach dem Ausschalten wieder in seine politisch korrekte Bubble zurückkehren zu können. Ja, ich meine, selbst wenn sie mal einen Punkt gefunden hat, jetzt wie bei der Gruber vielleicht, heißt das nicht, dass man dann die ganze Sendung und die Leute so abstrafen muss, hier verbal. Nee, im Endeffekt, ist es halt wirklich das die gucken sich diesen Kram an und ertragen es nicht, weil es ist Falschdenk. Und die haben das schon so in ihrem Schädel drin, ja, meine Agenda ist die Zukunft, meine Agenda bringt den Frieden, meine Agenda sorgt dafür, dass niemand mehr leiden muss auf dieser Welt und diese ganzen furchtbaren Menschen hier, die sich über irgendwas lustig machen oder so, hoffentlich sind die bald dann weg, dann, oder ich brauche sie mir nicht mehr anhören, am liebsten vernichtet. Ja, ist ja Ja. komisch, dass der Abdelkarim da überhaupt auftritt, ne? Ja, aber ich meine, wenn sie schreibt, irgendwie, dass die Witze vorhersehbar sind, ja, dann nehme ich ihr das nicht ab, dass sie einen einzigen davon vorhergesagt hat. Bitte, Wenigstens. bitte sind die Witze bei der Heute Show nicht Ja. vorhersehbar. Trump, AfD, Bernd Höcke. Björn. Ja, Witze über Trump gehen immer. Und Ja. das nervt mich. Finde ich, ist das Beste am Artikel, finde ich, Dieter Nuhr nervt in der ID mit Witzen über geschlechtergerechte Sprache. Ich würde sagen, die geschlechtergerechte Sprache nervt eher. Ja. So kann man es anders sehen. Das sagen wohl viele Leute, ja. Ich sag mal, Und wenn ich der muss auch nur sagen, von den jemanden. ganzen, also Dieter Nuhr ist doch gar nicht mal so hart, ja. Wenn ich jetzt hier lese, der Ingo Appelt war dabei, der ist doch an sich immer sehr herausgestochen, dass der sehr bösartig war. Oder Ja, keine wird Ahnung, er ich auch glaube, das ist auch schon länger her. Ich gecancelt? habe mir Das ist schon lange her. Ich glaube, das ist ein paar Mal durch die Finger gekriegt. Letztes Mal, als ich von Ingo Appelt 2 Minuten was gehört habe, war, als er beim Lindner in seinem Podcast war. Und das fand ich grauenvoll. Also das habe ich kaum ertragen. Ja, Weil Appel er ist die ein ganze Zeit SPD-Mann. Hört sich auch irgendwas, nicht gut an. weil er die ganze Zeit irgendwas erzählt hat von irgendwelchen Männern und Frauen und wie blöd die alle sind und so weiter und so fort. Halt so ein, ja, so eine komische Litanei da irgendwie abgehalten und keine Ahnung. Aber er ist ein Sozentyp, der es auf jeden Fall die ganze Welt verstanden hat. Also ich sehe es eher so, dass wenn schon Leute wie der nur praktisch der Leibhaftige sind, dann sind wir schon an einem sehr gefährlichen Punkt. Also wenn man schon den wirklich einen braven und der wirklich auch in alle Richtungen keilt, wie sich das gehört, wenn man den schon zu so einem Dämon hochstilisiert, dann weiß ich nicht, was kommt denn danach noch? Also dürfen wir alle irgendwann nur noch. Keine Ahnung, kriegen wir ein vorgeschriebenes Witzebuch und aus dem müssen wir dann die Witze lernen oder was? Ich verstehe es nicht. Ja, von Fips Ja, hast du vielleicht es. gibt es ja bald ein Kabarett-Förderungsprogramm von der AA-Stiftung. Das bei Ja, Terry Pratchett. Das ist super witzig gibt dann. jetzt das Lachen-Leben-Programm wahrscheinlich. Bei Terry Pratchett gibt es in einem Demokratie lachen. Roman einen Narren, der muss auf die Narrenschule und da darf man nur halt die Witze aus dem Narrenbuch vortragen und bloß keine eigenen erfinden und so, weil das ist hohe Kunst und das kann man nicht einfach und so. So wird das hier dann auch laufen. Ich Ich glaube fühle nicht, dass da nicht alles geregelt ist. mich deutsch und demokratisch, wenn ich sowas höre. Also, das ist so. Und wann ist nur noch das erlaubt, was halt erlaubt ist von Für die den Republik. Granden? Für die Republik gut ist. Hier, das ist ein interessanter Artikel, finde ich. Den kann man auf verschiedene Arten und Weisen lesen. Es geht um eine Umfrage unter 500 Deutsch- und Sozialkundelehrern, die durchgeführt wurde in Deutschland. Und da wurde halt zum Beispiel gefragt, wie ordnet man Nachrichtenkompetenz ein? 95% der Lehrer ordnen Nachrichtenkompetenz mindestens als wichtig ein. Interessant, ich frage mich, was die anderen 5% über Nachrichtenkompetenz denken. Das hätte ich gerne gewusst. Die fragen Und sich auch. noch, was das Wort bedeuten soll. Stimmt, sind ja auch Sozialkunde und Deutschlehrer. Ja, und auch wenn das die Tatsache noch halbwegs fröhlich gestimmt hat, kommt dann gleich der Nachsatz, fand die Studie bei überraschend großen Teilen der befragten Lehrkräfte eine beunruhigende Haltung zu Rundfunk und Presse. Vor allem bei Fragen nach den Aufgaben von Medien zeigten sich bei den Befragten teils erstaunliche Vorstellungen. Nur 60% etwa waren sicher, dass es Aufgabe der Medien ist, die Mächtigen kritisch zu beobachten und zu kontrollieren. Uiuiuiui. Derweil gaben 40% an, Medien seien dafür da, die Bevölkerung für bestimmte Anliegen zu mobilisieren. 10% sagten, dass die Medien die Meinungsbildung im Sinne der Regierung lenken sollen. 6%, dass die Medien Nachrichten zurückhalten sollen, wenn die Gefahr besteht, dass dadurch die öffentliche Meinung negativ beeinflusst wird. Super. Es ist nicht das, was sie sollen, das ist nur das, was sie machen. Ja, das ist so ein bisschen, das meine ich mit, man kann den Artikel verschieden interpretieren. Glauben die, dass das so ist, die Lehrer? Oder ist das so eine, ja, ist das eine Analyse oder ist das Meinung? Ich weiß es nicht so ganz. Weitere 60% der Lehrer, ohne jetzt den Artikel gelesen zu haben, haben wahrscheinlich geantwortet mit, ich kann nicht antworten, ich muss mit meinen Schülern streiken gehen. 19% der Befragten stimmten in einer weiteren Frage der Aussage zu, dass viele Nachrichten, die eigentlich wichtig sind, in den normalen Medien verschwiegen werden und man sie nur in sozialen Netzwerken, Foren, Blogs oder Streams der Weltraumaffen findet. Oh nee, das letzte habe ich dazu erfunden. Das sind Positionen, die beunruhigen müssen, weil sie übersetzt bedeuten, diese Befragten finden, dass es hierzulande keine funktionierende freie Presse gäbe. Sie offenbaren ein Verständnis von Medien als Teil der Regierung des Staates der Obrigkeit, wie es seit Jahren von rechts aktiv verbreitet und verfestigt wird. Jetzt sind auch noch die Rechten daran schuld. Ja, klar. Was würde der Herr Hagerup aus Dänemark dazu sagen? Der würde sagen, ihr grabt euch euer eigenes Grab. Das würde der wahrscheinlich sagen. Guckt euch die Sachen von beiden Seiten an, so wie er schon mal sagt. Matthias Zick hat gesagt, die Freiheit der Presse in Deutschland ist die Freiheit von 5 Verlegern, ihre Meinung abgedruckt zu sehen irgendwo. Ja, das ist aber ein Zitat gewesen. Das sei angeblich von ihm, hat er gesagt. Nee, hat er nicht gesagt. So, okay, ist aber auf jeden Fall ein Zitat, das ist richtig. In Ostdeutschland, wo viele noch selbst eine tatsächliche gelenkte Presse erlebt haben, scheint diese Sicht noch einmal geläufiger zu sein. Die Aussage, dass Journalisten in den klassischen Medien ohnehin nur die Nachrichten und Meinungen verbreiten, die in ihr eigenes Weltbild passen, stimmten von den ostdeutschen Befragten 23% zu. Im gesamtdeutschen Durchschnitt waren es 13%. Was ist, wenn selbst die Experten dann noch mehr das Gefühl haben, dass sie wieder verarscht werden, wie vor 30 Jahren? Bedeutet das, dass die Rechte uns übernommen hat oder bedeutet das, dass es wirklich vielleicht ernsthafte Probleme im Medienbetrieb, ich sag nur Haltungsjournalismus gibt? Ich weiß es nicht. Auf Nachfrage der Taz, welche Forderungen aus der Studie abzuleiten sind, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verlegerverbands BDZV, die Ergebnisse der Studie legten nahe, dass das Thema Nachrichtenkompetenz mit Betonung auf den Umgang und das mit und das Verstehen und Bewerten von Nachrichten und deren Quellen einen viel größeren Raum als bisher im Unterricht einnehmen solle. Dazu gehöre auch eine regelmäßige Fortbildung der Lehrkräfte, die übrigens ihrerseits laut unserer Studie die Vermittlung dieser Kompetenzen selbst als sehr wichtig einschätzen. Es mag gerade nicht die beste Zeit sein, um Lehrkräfte aufzufordern, sie mögen jetzt bitte noch die ein oder andere Fortbildung machen. Andererseits war die Bedeutung von Nachrichtenkompetenz selten so groß wie heute. Nun, ich weiß nicht, ob man Lehrern mit ihrer Meinung mit Seminaren ändern kann. Ich halte das für eine gewagte Theorie und bin so oft wie bei so Umerziehungsgeschichten und Antirassismus-Workshops und all dem Kram ein wenig kritisch eingestellt, muss ich sagen. Ja, weil ich meine, wie soll man sich sowas vorstellen? Ne? Also das müssten sie jetzt an der Stelle mal irgendwie sagen, aber das ist ja wieder das Ding. Das wird natürlich nicht getan, weil wenn man das jetzt irgendwie konkretisieren würde, dann hätten die Leute ja einen Ansatzpunkt zu sagen, so ja, das gefällt mir aber gar nicht. Da finde ich überhaupt gar nicht richtig so, wie das dann irgendwie läuft. Aber solange wie man nur irgendwie sagt, ja, wir wollen Kompetenzen stärken, wer ist da schon dagegen? Ne? Wer sagt so, nee, Kompetenzen sind ja doof. Kompetenzen sollte niemand besitzen. Ne? Ja, ist eine Frage der Ausgestaltung. Also, ich meine, die Studie ist relativ allgemein. Es geht um die Bedeutung der Medien oder so, um die Wirksamkeit oder sowas. Wenn man da Inhalte rauslässt, stelle ich mir das nicht so schlimm vor, sagen wir mal so. Ich nicht so ja, aber so das gefährdete Ort vor, wo man eben die Leute schwer indoktrinieren kann, das dürfte schwierig sein, nur das Thema. Das, was aber hier beunruhigend und so gefunden wird, das kann man meiner Meinung nach nicht über ein Seminar. Also wenn jemand glaubt, dass die Presse mit dem Haltungsjournalismus ein Eigentor schießt, wird er seine Meinung nicht ändern, weil du ihm irgendwie ein dreitägiges Seminar aufs Auge drückst. Das stimmt, ja. Ist für mich auch nicht beunruhigend, sagen wir mal so. Aber die finden das, glaube ich, beunruhigend, ne? Naja, klar, die Presse findet das beunruhigend, wenn man ihr praktisch unterstellt, dass sie halt ihren Job nicht ordentlich macht und Propaganda statt Informationen liefert. Da braucht es freie Medien, neue. Ja, es ist sehr freie Medien, ja, freie Mitarbeiter. Moment. Lass mich das jetzt mal einreihen hier, bevor du hier irgendwie wieder loslegst. Achso, nee, gut, ich gar nicht. Okay. Okay, also gestern hat sich im Bundestag hier diese zweite Konferenz der freien Medien abgespielt. Von der AfD-Fraktion. Bei der ersten Konferenz der freien Medien waren ja der Ebel und ich auch eingeladen und haben uns dahin begeben. Und diesmal wurden wir nicht mehr eingeladen. Sowas aber auch. Und zu diesen freien Medien ist noch irgendwie zu sagen, da sollte es ja auch noch so einen Verein geben, damals schon, der so ein bisschen zwielichtig war. Da hatten wir ja auch mal das eine Video gezeigt, wo so die Frau Lengsfeld, die das damit initiiert hat, so ein bisschen damit konfrontiert haben, wie merkwürdig das doch ist mit diesem Verein und ihrem anderen Vorsitzenden, der da unterm Alias irgendwie unterwegs ist und diesem Briefkasten, der da die Adresse von ist und diese ganzen Dinge. Und haben sich auch diverse Leute von distanziert von diesem ganzen Verein. Unter anderem gab es da ja auch schon mal so ein Buch, was da rausgekommen ist mit Beiträgen von Leuten aus diesem Umfeld davon, unter anderem dem Ramin Pemani von der FDP. Der hat sich davon auf jeden Fall distanziert von der Sache, als das halt eben rausgekommen ist. Schon, ich weiß nicht mehr genau warum, ich glaube wegen anderen Leuten, die da auch mit dann angefragt wurden, dazu veröffentlichen, mit denen er dann lieber nichts zu tun haben wollte. Und dieses Jahr, das letzte Mal, als wir da waren, hatten sie ja den Mal Vianopoulos, dann außerhalb vom Bundestag durfte der ja dann nochmal ein bisschen was sagen. Und dieses Jahr hatten sie einen anderen englischsprachigen Gast. Und das fahre ich jetzt mal schnell ab, wie der hier vorgestellt wird. 1979 wurde er in Südostengland geboren, kam mit 3 nach Deutschland, weil sein Vater in der Royal Air Force war. Und lebte dort fast seine gesamte Jugend in Mönchengladbach, bis er 17 war, mit kurzen Pausen. Und wollte dann eigentlich Computerprogrammierer werden. Hätte gerne eigentlich sein Leben lang mit einem schönen Hobby verbracht, wie Videospiele programmieren. Aber dann kam der linke Neomarxismus und der radikale Feminismus und versuchte, die Videospielindustrie kaputt zu machen. Und er dachte sich, das kannst du dir nicht nehmen lassen, das ist dein Lieblingshobby, da musst du was dagegen machen. Und er begann auf YouTube Sendungen auszustrahlen und diesen Feminismus, diesen radikalen Feminismus zu kritisieren, der alle Videospiele gendern wollte und so weiter. Und es entstand der erste Skandal der politischen Korrektheit, eigentlich Gamergate 2013, das erste Mal, sagt man, wo die Internet-Community, die jungen Videospieler und Blogger zurückgeschlagen haben gegen die politische Korrektheit. Und so wurde er zum Millionenerfolg, zum vielleicht größten YouTuber der Welt bei Zeiten. Alex Jones ist vielleicht noch ein bisschen größer, aber inzwischen hat YouTube seinen ersten Kanal mit fast 1 Million Abonnenten fast komplett platt gemacht. Jedes Mal, wenn er ein Video postet, kriegt er weniger Subscriber als davor, sagt er. Deshalb postet er jetzt auf seinem alternativen Kanal mit 300.000 Followern und möchte gerne heute zu uns sprechen über ein Thema, was er denkt, was die Medien jetzt in Zukunft auch in Deutschland beeinflussen wird, über den sogenannten strukturellen Rassismus, über den kulturellen Marxismus, der jetzt unsere ganzen Medien überschwemmen wird. Begrüßen Sie mit mir bitte Carl Benjamin Sargon of Akkad. Ja, genau. Es ist der Sargon, der ja damals einer von den ersten Leuten war, die über Gamergate gesprochen haben. Und das ist ja jetzt hier auch gefallen. im Bundestag tatsächlich mal das böse Wort mit G. Ja, ausgerechnet bei der AfD-Fraktion. Und ja, was der Sargon dann halt da auf Englisch den Leuten gesagt hat, also es geht halt bei seinem Vortrag um diese Critical Whiteness und der hält dann auch das Buch hoch von der Dingens hier, von der Beverly D'Angelo. genau. Robin Und D'Angelo. ja, genau so heißt die Ja, Dame, stimmt, ja. ich krieg das immer Die durcheinander. Angelo auf jeden Fall. Das ist eh nicht ihr echter Name. Und Künstlernamen. ja, auf jeden Fall, ja, er redet halt auch davon, dass es den Liberalismus halt eben schlecht ist für den Liberalismus und so. Und da dachte ich mir dann wieder so, es ist echt so traurig, dass so jemand bei der AfD spricht und halt vor irgendwelchen IB-Sympathisanten und so, für die dieses Liberalismus-Ding sowieso der Teufel ist. Und ja, ich habe das dann auch nochmal bei Twitter rausgeschrieben, weil ich mir schon wieder, ich rechne fest damit, ab morgen könnt ihr von ausgehen, nächste Woche werden wir garantiert hier die Artikel haben über jetzt ist es raus, ultrarechtes Gamergate, AfD und so weiter und so fort. Verbindung hergestellt und ja, ich habe das jetzt hier jemand auch geschrieben gehabt bei Twitter gestern mit der IB und so und dass er da halt eben, dass das nicht so wirklich passt und dann hat mir hier ganz wunderbar, bin ich echt dankbar, super Leute, hier die Entwickler von dem Heimatdefender nochmal drunter geschrieben, besser wäre es, wenn er aus anderen Gründen Gefahr wäre, der Liberalismus natürlich, weil ja, also danke nochmal dafür die Einordnung, damit es nicht nur meine Behauptung ist, sondern dass diejenigen, die, über die ich da gesprochen habe, das auch nochmal bestätigt haben. Man will ja niemanden Strohmann. Und das ist halt so schade daran. Also ich meine, im Endeffekt ist es absolut überfällig, dass diese Dinge da mal im Bundestag besprochen werden, aber ich verspreche mir davon natürlich sehr wenig. Also, weil das halt eben die AfD ist. Und also es mag gut sein, dass sie dagegen diese Geschichten nochmal gegen anreden, aber ja, das wird dann von den anderen so hingeframed werden, so nach dem Motto, ja, hier unsere ganzen, das ist ja alles nur Antirassismus und so weiter und so fort. Natürlich habt ihr damit ein Problem, weil ihr Rassisten seid und dieser eigentliche Knackpunkt, den der Sargon halt eben auch angesprochen hat, was halt eben auch zeigt, dass er gar nicht weiß im Endeffekt, was das da für ein Club ist, die ihn da eingeladen haben. Und es ist halt eben dieses Ding, was ja auch in dem tollen Buch vom Lindsay drin steht und so, dass halt diese ganze progressive Scheiße im Endeffekt das größte Problem, was da halt eben drin besteht, ist ja dieses ganze Infragestellen von unserer Ordnung, die wir haben. Und dieses ganze Runterreden von unserer Gesellschaftsordnung. Das ganze Schlechtmachen von der Fairness, die wir halt eben haben in diesem Land, im Rechtsstaat, damit man dann halt eben da diesen Hebel ansetzen kann und sagen kann, so, das muss jetzt alles geändert werden, das muss jetzt alles umgeworfen werden, wir brauchen jetzt hier unsere Revolution und wir brauchen jetzt hier unseren neuen Kram. Und das ist dann wieder das Hufeisen, das schöne Hufeisen, weil wir das nämlich auf beiden Seiten haben, dieses Schlechtreden von dem ganzen Zeug. Und ich bin jetzt nicht mal unbedingt der Meinung, lustigerweise ist es ja halt eben so, also der Hagen Grell hat da auch wieder, den haben sie natürlich wieder eingeladen, der hatte da zwischendrin, also ich hab das auszugsweise mir angeguckt, das ganze Ding geht mehrere Stunden, ja über 8 Stunden, das war ja der ganze Tag, den sie hier mitgeschnitten haben, freundlicherweise. Und der hat ja dann auch irgendwie gesagt, so ja, hier Flügelstreit in der AfD und so ist pfui pfui und versteht euch doch mal, ihr Björn Höckes und die anderen und so. Und diese Dinge, ja, also ich habe absolut das Gefühl, dass einige von den Leuten da in der AfD da auch aus vernünftigen Motiven Politik machen. Und als ich da letztes Jahr halt eben war, hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das da irgendwie ein Hetzclub, keine Ahnung was ist, von diesen Leuten, die das jetzt da veranstaltet haben, auf jeden Fall. Aber ja, es wird, glaube ich, nicht viel bringen, weil dann doch halt eben genügend Kräfte da auch halt eben diese Kritik vom Liberalismus, das geht bei denen hier rein und da raus und die sagen sich dann so, also die Kritik unter dem Gesichtspunkt, dass es gegen den Liberalismus geht, das fällt bei denen, ich glaube, die haben sich das angehört und sich gedacht, so, ja, hier Feminismuskram und so ist schon doof, aber jetzt lass mal nicht verrückt werden. Wir brauchen ja nur stattdessen dann hier unser Deutschland und unsere Religion und was weiß ich nicht, was diesen ganzen Kram halt, was wir auf der rechten Seite dann haben, wo die anderen dann halt den anderen Kram haben. Ja. Sonst noch jemand was dazu? Die hatten ja auch wieder, die hatten, glaube ich, auch diesen Möseneder eingeladen und solche Leute. Das Also, weiß ich gar nicht, ob der dieses Mal wieder dabei war, beim letzten Mal war er auf jeden Fall da, ja. ja, also ich habe irgendwas gesehen, so er hat irgendwie im Bundestag posiert und hat das White Power Zeichen gemacht. Wir Ja, kennen ja irgendjemand schrieb gerade, langsam. vielleicht hätte die FDP solche Veranstaltungen mal machen sollen. Finde ich eine Ja, schlechte Idee. ja, Sag hätte ich auch bloß. Bock drauf. Ja, definitiv. Das meine ich ja. Ich finde es halt so schade im Endeffekt, dass das, ja. Aber zum Thema FDP kommen wir nachher noch. Keine Hat er Angst. denn eigentlich seinen Beitrag auch auf Deutsch gehalten, wenn er so lange in Deutschland gelebt hat? Nee, Hätte sagen hat er können? nicht. Nee. Es fing direkt an, dass er gesagt hat, guten Tag, und gesagt hat, so, ja, das sind die einzigen Worte, die ich gelernt habe in 8 Jahren. Das kann aber jeder, der nicht in Deutschland gelebt hat, glaube Ja. ich. Oder fast jeder. Ja, ich denke mal auch, ja. Ach ja, der gute alte Er hätte Sagan. gerne sein Leben als Spieleprogrammierer verbracht. Hätte er vielleicht das Spiel zu Ende machen sollen, für das er Kickstarter-Kohle eingesammelt Ja, aber die hat hat. er doch, glaube Aber ich, schlank ist er geworden. zurückgegeben, oder? Hat er die nicht zurückgegeben? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt wahrscheinlich. Kann schon sein, weil er hat ja dann über andere Kanäle genug verdient. Ja, ich glaube schon. Also zumindest hat er es gesagt und ich habe jetzt keinen Grund daran zu zweifeln. Das hat auch, glaube ich, niemand in Frage gestellt. Das wurde nur halt eben natürlich auch vorgeworfen von vielen Leuten, so nach dem Motto, ja, hier bei Anita und so beschwerst du dich, dass sie nicht fertig wird. Und selber bist du auch nicht fertig und so. Aber ich habe das auf jeden Fall zwei, drei Mal ihn sagen hören, dass er das ja auch einsieht und so. Und das Geld angeblich zurückgegeben hat. Ja, Ja, keine so Ahnung. richtig. Und ganz Soweit ich schön das. schmal ist der Bub Das ist geworden. wohl wahr, ja. Irgendwie schon. Aber vielleicht macht das auch die Kamera, keine Ahnung. Das ist ja da so eine relativ weit entfernte Kamera, die da irgendwie an den Zuschauerrängen da ganz oben hängt. Das ist ja schon ziemlich groß, da dieser große Anhörungssaal. Also das kann vielleicht auch an der Perspektive einfach liegen, weil er ja normalerweise das Ding so direkt vor sich stehen hat. Nadelstreifen machen schlank. Ist einfach so. Ich hatte noch ein bisschen in die Investor-Konferenz reingeguckt und unter anderem diese Zimmermann gesehen und die hat ja dann nochmal erzählt, dass es eben so ist, dass man als Journalist, egal wo man jetzt da auch arbeitet, im Prinzip seine Themen immer nach oben anbietet und dann die gebucht oder genommen werden und dann kann man eben daran arbeiten oder so. Und dass sich dadurch eben auch vor allem die Themenauswahl so beschränkt, dass die Journalisten sich von Ja, sich das aus auch. Das haben beschränken natürlich und auch wenn sie viele sich nicht Leute von sich aus da. beschränken, dann werden sie eben beschränkt, ne? Ja, aber So. ich meine, ich bei diesen ganzen, ich hab mir eigentlich alle von diesen Dingen zumindest zum Teil angehört. Und vieles davon fand ich jetzt einfach, also es war nicht verkehrt, aber es war auch total uninteressant halt. Also ich meine, wenn ihr Weltraumaffen auf jeden Fall jede Woche hier hört, da habt ihr wesentlich bessere Informationen. Auch dass hier der Karl Benjamin Sargon natürlich auch quasi diesen Vortrag gehalten hat, so unter der Prämisse, passt mal auf, dieses kritische Rassezeug und so, das wird bald auch kommen. So. Und ich sag mal, wenn ihr uns hier jede Woche zuhört, dann wisst ihr natürlich, dass diese ganzen Sachen schon seit Jahren hier im Gange sind und teilweise halt eben auch wesentlich einfacher. Ja, einfach durchsickern, so im Hintergrund, ohne dass da überhaupt jemand drüber redet oder so, mit so Dingen wie den Grünen, die eine gute Chance haben, nach der nächsten Bundestagswahl eine Regierungsbeteiligung zu haben, die in diversen Landesregierungen sind. Das sind alles Zustände, die in diesen englischsprachigen Ländern, wo es immer heißt, die werden so viel schlimmer, wo wir da halt eben weit von entfernt sind. Kommt schon auf die einzelne Regierung teilweise auch an. Ne? Wie so sie drauf sind und das machen, dann ziehen wir so durch. Und nach 4 Jahren, wenn die wieder weg sind, dann läuft eben wieder ein anderes Programm. Nee, in Deutschland nicht. In Deutschland habe ich das Gefühl, es läuft immer das gleiche Programm und es wird immer mehr. Wir sind aber schon lange Es ist dran, wenn ja wir alles, jetzt dran sind. nur für das Gute, so, ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar und deswegen brauchen wir jetzt kritische Rassentheorie und so, weil das ja, weil So gut alles zusammenpasst. andere wäre ja praktisch Nationalsozialismus, ne? Also das ist ja dann Rassismus und so und das wäre ja Ja, mal dann. gesetzt den Fall, die AfD würde jetzt rankommen, dann würde ich schon sagen, dass sich da einiges ändert, dass sie dann vielleicht nicht unbedingt sagen wir, Kritik an Deutschen verbannen lassen, aber ja. diese ganze kritische Weitnis-Zeug und so, das wird dann auch verschwinden, sag ich mal. Aber sowohl klar, als auch. Also ja. Bloß, was halt eben Vorteile wäre, wäre in den Ministerien würde sich auf jeden Fall was verändern. Aber du darfst ja nicht vergessen, in Deutschland so ein Gesetz, das wird ja nicht im Bundestag verabschiedet und ist dann ein Gesetz, sondern diese ganzen Sachen müssen ja auch noch durch den Bundesrat durch. Das wird ja. Naja, aber mit sanftem sozialen Druck kann man schon eine ganze Menge machen, auch auf die Schnelle. Das meine ich. Das bedeutet halt eben, dass du natürlich auch entsprechende Landesregierungen brauchst, die da auf der Schiene halt eben sind. Ja, und das ist generell, wird das viel zu wenig debattiert. Und wir kommen da auch gleich noch zum Thema FDP und was da debattiert wird. ja, auf jeden Fall. Das war jetzt so das Ding. Auch dieser Herr Bolz war da auch, hat da auch geredet. Die Rede war auch okay, so viele Sachen. Aber auch das hat eben dieses ganze Zustände von Medien und was da publiziert wird und so. Und sie haben ja dann auch quasi alle ihr eigenes Ding dann halt direkt wieder negiert, indem sie dann gesagt haben, naja, heutzutage eigentlich im Internet kann ja jeder machen, was er will. Und dieser eine Typ hat ja da auch so einen Vortrag gehalten, hier von Publico war der von dieser Webseite, ich kannte die vorher gar nicht, aber der kommt irgendwie vom Fokus oder so. Hat auch ganz vernünftig geredet und da ging es halt auch darum, wie man halt so eine Webseite irgendwie hochzieht, eine Nachrichtenwebseite. Ja, was mir da auf jeden Fall dieses Jahr gefehlt hat, was es beim letzten Mal, als es nicht übertragen haben, gab, also letztes Mal gab es da jede Menge Beef, ne? Also jede Menge Auseinandersetzungen im Prinzip. Ich kann mich noch erinnern, den Imad Karim hatten sie da ja sitzen. Und der hatte ja zwischendrin, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, diesem Vogel von PI News richtig gesagt, dass er seine Seite doof findet und diese Reklame, die da haben, teilweise unter aller Sau findet und so. Und dann hatten sie ja den Hocker da von dieser Kanzlei oder ich weiß nicht, heißt der Hocker? Höcker heißt er, glaube ich, ne? Diesen Medienanwalt. Und der hat ja im Prinzip auch gesagt, dass vieles von diesen Sachen, die da im Raum sitzen, halt ganz schlechte Medien machen und sich da gar nicht so anstellen brauchen und so. Und über Breitbart hat er auch geschimpft und hat dann da jetzt seinen Vortrag gehalten über Ethik in Medien und wie man das als vernünftig Bericht erstattet da und mit ethischen Maßstäben und so, was man da beachten muss. Haben Sie kontroverse Gäste vermieden jetzt diesmal oder wie? Ja, eigentlich schon, ja. Und was ich auch richtig bekloppt fand, ist diese Naomi oder wie die da heißt, diese Bloggerin, die sie da eingeladen haben, die Anti-Greta, die sich dann da auch hingestellt hat und gesagt hat, ja, ich bin hier die Anti-Greta und ja, genau. Was vom Klimawandel erzählt hat. Und da muss ich halt wirklich sagen, Leute, ja, ich weiß, es ist schon irgendwie, na klar, ihr könnt das machen, ihr könnt die da hinstellen, ihr könnt das irgendwie witzig finden und so. Aber im Endeffekt, es ist auch irgendwie zu vergleichen natürlich mit Greta, die auch irgendwie hochgezogen ist, damit sie dann da irgendwie ein Symbol, ein Bild, ja, eine junge Frau für irgendwas aber, ja, ist. Aber im Endeffekt, wenn man das jetzt vernünftig kritisieren will, wie das ist, dann reicht das nicht, so einen anderen kompletten Laien dahinzustellen, der dann seinen Kram in die andere Richtung dann irgendwie erzählt und das ist dann irgendwie... Das ist dann irgendwie alternative Medien oder was oder Informationen oder irgendwas. Also dieser Informationsgehalt von dem Kram, was die Frau zu erzählen hat, ist gleich null. Die macht Unterhaltung, macht die. Und das kann sie auch tun, aber das hat dann wiederum aus meiner Sicht bei so einer Konferenz überhaupt nichts verloren. Aber ja. Okay. Oh, da widerspricht der Chat aber gerade. Der sagt hier, sorry, aber die Seite wurde nicht von ihr selbst zur Anti-Greta gekürt, sondern von den Medien. Und das Mädel okay. Hat mehr im Kopf als ihr. Jetzt. Ach so, okay, ja, das ist ja gut. Jetzt ja. Fühle ich mich hart getroffen. Ich glaube, muss ich immer mal Leute, die mehr im Kopf haben als ich. Das kommt vor. Hm? Sicher. Hm. Ja, aber ich meine, hat man sich an den Anti-Gretas nicht schon zweimal mindestens die Pfoten verbrannt, liebe AfD? Nee. Lizenzia und Schreiber und so, sage ich nur mal. Bin gespannt, wann dann das weinende Bekenntnis von Naomi Seib bekommt, dass sie in alles nur reingezogen wurde von den bösen Nazis. Aber ja, und die andere, diese da, ich habe schon wieder den Namen von der vergessen, aber die hat noch so eine andere da und die hat irgendwie dann gesagt, so ja, ich veröffentliche Nachrichten auf dem Dienst Twitter und so weiter. Super, super interessant, Mädchen. Ganz toll. Also. Bist du jetzt eins Journalist oder was? Also. IBIMS 1 Journalist. Ja. Ja, so viel dazu. Ja. Interessant wäre es natürlich noch gewesen, wie das mit diesen Plattformen ist, eben Twitter und so weiter. Also, wie sie gesagt hat, ist ja so, das ist ihre Plattform. Ja, inwieweit die denn auch mal irgendwelche Regeln einhalten müssten. Also, ich meine, es steht ja dann immer noch im Konflikt, dass das NetzDG verlangt von den Firmen irgendwelche Sachen, die andererseits nicht unbedingt gesetzlich sind. Deswegen werden ja dann auch manche Dinge zurückgepfiffen oder so. Ja, Mann, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu random. Also, lass mal lieber wieder darüber reden, wenn wir dazu was haben. Ich meine. Ja, es stimmt. Ich hätte nur gesagt, das gehört wurde auf die Konferenz darauf. Ne? Wurde ja auch nicht wurde ja auch nicht unterschrieben jetzt die vom Bundespräsidenten. Das ist ja dann die dritte Hürde normalerweise, nachdem der Bundesrat gesagt hat, ja. Und der hat ja seine Unterschrift verweigert, weil ja der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag und diverse Leute gesagt haben, dass es höchstwahrscheinlich verfassungswidrig ist, die super tolle neue Verbesserung vom NetzDG. Aber ja, aber da hatten wir ja auch schon darüber berichtet, dass es, was der wissenschaftliche Dienst gesagt hat. Ja, ich bin gespannt, wer nächstes Jahr kommt. Alex Jones? Ja, den habe ich auch ein bisschen gewagt. Ich weiß es nicht. Aber wir wissen ja, das NetzDG und auch die Verschärfung des NetzDG von Frau Lamprecht sind dazu da, um den Hass im Netz zu mindern. Falschverstandene Meinungsfreiheit zurückzudrängen. Natürlich nur den falschen Hass im Netz, nicht so wie den von Herrn hier Malcolm Ohanwe. Den lernen wir in letzter Zeit immer besser kennen als Bettler, Internetbettler, Rassismusexperte. Und hier hat er Lanz geguckt, wie jeder gute Staatsbürger, und hat dort einen rassistischen Dämon entdeckt. Also ich frage mich manchmal wirklich, was in den Köpfen von Leuten abgeht. Ein rassistischer Dämon. Ist das nigerianische Kultur, dass man Menschen als Dämonen bezeichnet? Oder hat das mit dem Medizinmann-Glauben noch zu tun? Diese Frau ist eine Trump-Anhängerin und sie mag wegen mir auch rassistisch sein oder irgendwas. Aber warum nimmst du dir raus, Malcolm, die als Dämon zu bezeichnen? Ja, das war dieser Ausschnitt, wo sie da irgendwie unterstellt oder sagt, dass eventuell auch genetische Unterschiede daran schuld sein könnten, dass die Schwarzen ein anderes Ergebnis haben in Amerika. Ja, ja, wie gesagt, also die Frau mag rassistisch sein, die mag scheiße, was weiß ich. Aber wenn dann halt die Leute, die sonst immer jammern, sobald jemand irgendwie das falsche Pronomen benutzt. Ja, und vor allen Dingen, warum ist es an dieser Stelle, warum geht eigentlich an dieser Stelle der Grundsatz, dass das alles Frauenhass nicht, frage ich mich dann immer. Ja, weil sie halt Trump mag. Ne? Es gab keinen Aufschrei, die Vizorek war nicht da, es wurde kein... Also, dass die Männlichkeit von Trump dann auf sie ausstrahlt, ja? Und sie dann deswegen auch näher angegriffen werden kann. Die oder Macht, was? Ja, wahrscheinlich. Genau. Internalisierter Frauenfeindlichkeit, wa? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der Malcolm hatte aber eine bessere Idee. Also, der hat dann gesagt, nee, ja, die alte weiße Dämonin, die soll nicht mehr kommen. Er hätte lieber einen eigenen Gast, den haben wir im nächsten Tweet von Malcolm hier. Ich möchte, dass nächstes Mal Dr. Umar Johnson bei Lanz sitzt. Abgesehen davon, dass ich natürlich mehr für Uma Thurman bin. Schauen wir doch mal, was sagt denn dieser Uma Johnson? I attended an Uma Johnson Lecture. Here are my thoughts. Das ist ein Artikel von 2017, den habe ich ausgegraben, weil er halt hier dazu passt. Und dann wollen wir doch mal die passende Sachen lesen dazu. Was hat denn der Herr Johnson gesagt? Though Johnson stated that he loves our LGBTQ brothers and sisters, he cannot condone their actions because not only is homosexuality a cancer on the black community, it also, along with abortion and interracial marriage, is a tool that will ultimately dismantle the black race. Also, to be accepting and or tolerant of the LGBTQ movement is to simultaneously be in compliance with criminal acts such as bestiality and pedophilia. Guck mal da. Also, wenn das mal kein Vorkämpfer für die intersektionale und für die antirassistische Bewegung ist, wenn man sagt, dass Homosexualität ein Krebs der schwarzen Community ist und das und dann auch noch behauptet halt, dass Menschen, Menschen anderer Hautfarbe heiraten, dazu beitragen, dass es einen anti-schwarzen Bevölkerungsaustausch, praktisch einen großen Austausch geben wird, in dem die Schwarzen dann verschwinden werden. Herr Ohanwe hat sich leider nicht zu meiner Nachfrage geäußert dazu, warum er so jemanden unbedingt hören will, aber darf ja jeder machen, was er will hier, ne? Johnson stated that black people or sun people, as he called them, lived in a land of complete and utter harmony, similar to Eden, before the white people or ice people walked their hairy, barbaric, cannibalistic selves down to Africa and ruined everything. While colonialism did deal an awful blow to the continent of Africa, this simplistic view of a fairy tale island is incorrect. War, corruption, and slavery in some form or another existed on the continent well before this period in history. Also die Einordnung ist natürlich vom Autor des Artikels. Boah, ja, also das sind also die Leute, die unsere Antirassismus-Experten gerne im Fernsehen hätten. Ich frage mich wirklich, warum werden so Leute so hofiert? Will mir irgendwie nicht in den Schädel, das Ganze. Also nicht wirklich. Aber Das ist andeutend, dass es gesteuert ist, oder was? Markham wird schon wissen, wen er da einladen will und gleichzeitig werden dann Schwarze rausgekegelt, in diesem Fall der gute alte Melchior. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Früher gab es so Sternsinger und Dingens und Heilige Drei Könige heißen die Jungs, genau. Die Kleine angeblich zur König, gib Krippe mir nicht zu wenig. gepilgert sind. Gib mir eine kleine König, gib mir nicht zu wenig oder so. Also Ja. Ihr wisst ja, die sind da zur Krippe gepilgert, angeblich nach Bethlehem, weil sie dem Stern gefolgt sind. Und jetzt nimmt man den Melchior nämlich aus der Krippe raus in Ulm, weil man möchte einer Rassismusdebatte zuvorkommen. Ja. Gohl erläuterte, der von einem Künstler vor rund 100 Jahren gestaltete Ulmer Melchior sei eine Besonderheit in mehrfacher Hinsicht. Er sei vermutlich der einzige heilige König mit Brezel in der Hand. Gleichzeitig sei er so geschaffen, dass er rassistisch geprägte Stereotype anspricht, mit seinen wulstigen Lippen, seiner Körperfülle und seinem Goldreifen an den nackten Fußknöcheln. Sag mal, inzwischen hat das Ulmer Münster auch reagiert und hat alle drei Könige aus der Krippe Ja. werden lassen, damit sie Mann auch nicht Männer ist rassistisch eh sind. über, ne? Mann aus Männer ist eh überflüssig. Nur das, ich meine, wenn das jetzt irgendwie hier eine freikirchliche Gemeinde wäre oder irgendwelche Jesus-Freaks oder die Leute von der katholischen Jugend, die auch Gott-Sternchen innen irgendwie verwenden. Okay, aber dass die katholische Kirche, also das ist da wirklich, wirklich, nee, evangelische Kirche, sorry, dass die evangelische Kirche dahin geht und sich so dem Zeitgeist vorauseifernd beugt, finde ich schon ganz schön traurig. Ja, Also. das scheint doch irgendjemand die Kritik an dem fülligen Körper und den Goldbändchen und dem, weiß ich nicht, und den dicken Lippen oder so einen Anschluss zu nehmen, oder was? Die Woche hat hier. Unsere allseits beliebte Quattro-Milf hat ein Foto Wer von zieht sich sich das an? gepostet, voll aufgebrezelt, mit knallrot geschminkten dicken Lippen und runden Ohrringen an den Ohren. Oh Und mein Gott. ich dachte mir so, ja, wenn ihr aber so ausseht, wenn ihr euch selber auch noch so anmalt, dass ihr diesem Stereotyp entspricht, was für einen Grund habt ihr, so eine Figur anzugreifen oder den Piratenausguck aus Asterix anzugreifen oder die Mohrenapotheke, Mohrenbräu oder wen auch immer? Ja, es ist, um hier Konflikten vorzubeugen, hast du doch vorgelesen, glaube ich, ne? So macht man das mit dem vorauseilenden Gehorsam in Deutschland 2020. Schön schon mal entgegenkriechen. Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ja. We was Kings und jetzt nicht mehr. Oh ja. Ich habe ja letztens schon mal einen Artikel von Deborah Antmann angeschleppt und jetzt war ich wieder so. Ich verstehe diese Menschen nicht. Die möchten unbedingt irgendwie Teil dieser POC-Geschichte sein. Bis zu dem Punkt, dass sie halt jetzt versuchen, das gegeneinander auszuspielen. Also diese, ich bin aber auch unterdrückt und ich bin aber auch und ich bin ja auch irgendwie marginalisiert. Eine jüdische Kneipe in Berlin wurde von Rechten niedergebrannt und niemanden hat es interessiert. Ja, natürlich, klar. Hat niemanden interessiert. Ich habe auf Anhieb irgendwie zig Artikel dazu gefunden, als ich mich informieren wollte, worum es sich da handelt. Es gab einen Brandanschlag, man hat einen Davidstern in die Tür gekratzt, das Lokal ist zu großen Teilen ausgebrannt. Kann man, also natürlich kann das ein rechter Anschlag gewesen sein, kann aber genauso gut ein muslimischer Anschlag gewesen sein. Aber natürlich weiß Frau Antmann das hier besser. Die sagt, es wurde von Rechten niedergebrannt. Ich habe das extra versucht zu recherchieren, ob es da weitere Erkenntnisse zu gab, ob das Rechte waren. Ich habe nichts gefunden. Wer da was findet, kann mir gerne auf Twitter Bescheid sagen. Würde mich interessieren. Die Hygienedemos machen Berlin zum Spielplatz rechte AkteurInnen und niemand scheint bei der Bedrohung, die in diesen Tagen durch Berlin marschiert, JüdInnen mit im Bewusstsein zu haben. Ich habe jetzt noch nicht mitgekriegt, dass es bei diesen Hygienedemos irgendwie entsprechende rassistische Ausschreitungen gegeben hat. Naja, ist eine jüdische Kneipe, wurde niedergebrannt. Ja, aber doch nicht während der Demo. Ach so. Sondern die wurde halt irgendwann im August wurde die angezündet. Also, ich finde das scheiße. Zusammengebracht, ja. Ist mir egal, welcher Konfession irgendwer angehört, der eine Kneipe betreibt, man zündet sie nicht an. Eigentlich schon, ne? Würde irgendwas anderes auch hintergesteckt haben, ne? Weiß man nicht genau. Aber die Hygienedemos machen Berlin zum Spiel. Als wenn man dann da irgendwie Angst haben müsse, als wenn, und das sagt sie auch sogar irgendwann hier, dass die besser nicht auf die Straße gehen sollten, ja. Also die Leute, die People of Color und die während diese Demos laufen. Ähnlich ging es mir mit den Hygienedemos in den sozialen Medien. Überall Posts und Tweets, die zu Recht ganz deutlich gesagt haben, am 29. August ist es nicht sicher für BIPOCs und Migras auf den Berliner Straßen. Die gleichen Bubbles sind voll mit der offensichtlich abstrakten Floskel der antisemitischen Verschwörungsmythen. Denn das Bewusstsein, dass auch wir nicht auf die Straße können, fehlt. Ich bin müde, denn egal wo man hinschaut, es gibt keine Selbstverständlichkeiten, geht es um jüdische Lebensrealitäten. Ich meine, es ist ja oben ein Foto von der Frau Antmann dran. Ich meine, die sieht jetzt nicht, also da steht nicht Jüdin auf der Stirn oder so. Und mir kann auch keiner erzählen, dass jemand, der so aussieht wie sie, direkt erkannt wird und deswegen angegriffen wird auf der Straße. Also es ist so, ich will auch marginalisiert sein. Ich will auch marginalisiert sein. Oder wie? Ich sehe keine Veranstaltungen zu Critical Goyness oder selbstverantwortliche Formate, in denen sich zu Jewish Allyship gebildet wird. Demonstrieren gehen und ein bisschen Plakate schwingen reicht nicht, um Strukturen innerhalb unserer Communities zu verändern. Und ohne systematische, mit Hilfe politisch bildenden JüdInnen in die methodische Selbstreflexion zu geben, bleibt Antisemitismus etwas, das man wie bisher worthülsenhaft und ohne Wissen, was es für JüdInnen im Alltag strukturell und institutionell bedeutet, effektlos verurteilt. Dass rassistische, ableistische, transfeindliche Beleidigungen und Repression keine Option sind, egal wie problematisch jemand ist, ist in den jeweiligen aktivistischen Kontexten Common Sense. Aber dass antisemitische Beleidigungen und Repressionen nicht ignoriert werden können, weil jemand kontrovers ist, nicht. Antisemitische Angriffe werden toleriert, weil die Person es scheinbar es nicht anders verdient hat oder es egal ist, weil die Person selbst ungute Dinge sagt. dass Antisemitismus niemals unter keinen Umständen legitim ist, egal gegen wen, egal warum, egal von wem, ist kein aktivistischer Automatismus, sondern bleibt im besten Fall Verhandlungssache. Deborah, weil die Person selbst ungute Dinge sagt, sagst du hier, kann es nicht vielleicht sein, dass Kritik dann eher kommt, weil die Person sowas sagt und nicht, weil sie einen bestimmten Glauben, eine bestimmte Abstammung mütterlicherseits hat? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Das wäre dann aber einfacher so. Ja, es ist natürlich einfacher, sich dahinter zu verstecken und zu sagen, ja, ich bin ein rotes Meer-Jogger, deswegen werde ich irgendwie angefeindet. Aber ja. Aber werden denn angefeindet, wenn sie beschwert sich nicht eher, dass sie ein bisschen missachtet werden oder so? Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass es hier auch um Anfeindungen geht. Also antisemitische Beleidigungen und Repressionen dürfen nicht ignoriert werden, weil jemand kontrovers ist oder ungute Dinge sagt. Das hört sich ja schon an, als würden da Leute angegriffen. Ja, sowas soll man auch nicht ignorieren. Das ist ja gar nicht verkehrt, der Satz im Prinzip, ne? Ja, kann ja einer was dagegen sagen, wenn es soweit ist, aber nicht, wenn die irgendwie rumjammern für Pillepalle. Das ist ja der Unterschied häufig, ne? Ja, und es ist ja auch immer das Problem, dass oftmals halt Beleidigung und Kritik vermischt werden in diesem Milieu. Es ist frustrierend zu sehen, dass wir in politischen Communities die wabernde Grundhaltung haben, dass Antisemitismus nicht Aufgabe aller und nicht bedingungslos sein muss, weil internalisierter Antisemitismus, der eher über das Gefühlsebene als über klare Vorstellung funktioniert, dazu führt, dass da dieses Gefühl ist, dass JüdInnen mehr Ressourcen hätten, Diskriminierungen wegzustecken, beziehungsweise es im Grunde nicht schlimm wäre, weil es gar keine echte Diskriminierung ist. Hinter diesem Gefühlten, bei Juden ist es nicht so schlimm und die haben es besser, beruht die diffuse Idee der Privilegiertheit und Ressourcennähe auf der antisemitischen Vorstellung, dass JüdInnen ressourcenstark und mächtig genug sein, um das schon abzukönnen. Erinnert mich frappant an das, was Leute über weiße Menschen sagen. Ne? Die haben Privilegien, die haben sowieso alles, nur wir armen Migranten haben das nicht oder migrantisch Gelesenen. Komisch, also interessant, dass gerade hier so thematisiert wird, aber der Balken im eigenen Auge wieder nicht gesehen wird. Also faktisch gibt es für JüdInnen außerhalb der Gemeinden im Grunde keine jüdischen Räume, keine Infrastruktur, kaum Sichtbarkeit und kaum Sensibilisierung in queeren, linken und antirassistischen Communities. Das könnte daran liegen, dass halt diese queeren, linken und antirassistischen Communities oft mit den Palästinensern sympathisieren und sich deren Sicht zu eigen machen. Das liegt aber jetzt nicht so sehr an Antisemitismus, sondern eher an so einem verklärten, ich will für den Underdog sein und deswegen ignoriere ich einfach mal, was die Hamas und die Fatah seit Jahrzehnten gemacht haben und bin halt für den Underdog. Das ist ein anderes Problem, aber nicht unbedingt, also es äußert sich vielleicht antisemitisch, aber es kommt nicht vom Antisemitismus her, sondern es kommt eher vom Islamismus her. Das Narrativ der vielen mächtigen Juden sorgt auch dafür, dass fast überall eine Vorstellung davon fehlt, wie klein die jüdische Community in Deutschland wirklich ist. Die Relevanz jüdischer Stimmen als Teil intersektionaler Politiken bleibt aber ungesehen, solange wabernde antisemitische Nichtbilder verhindern, dass JüdInnen statt als privilegierte Zentren der Macht als jene marginalisierten Gruppen betrachtet werden, die sie sind. Da kommen wir aber von so einzelnen Beispielen auf ganz schön hohe Ebenen, ne? Ja, vor allem der Intersektionalismus lebt davon, dass er Menschen einteilt in verschiedene Machtkategorien und ähnlichen Kram. Vielleicht solltest du dich nach anderen Freunden umsehen, Deborah. Vielleicht nach liberalen Leuten, die eben über Herkunft und solche Sachen eher hinwegsehen. Vielleicht hängst du einfach mit den falschen Leuten rum oder in der falschen Stadt. Ich meine, Berlin, das ist Berlin halt. Ja, und im Absatz vorher, wenn die Leute dann davon, also ihrer Meinung nach davon ausgehen, dass die Juden das wegstecken könnten oder so, vielleicht gibt es auch andere Gründe, dass man davon ausgeht, dass das nicht so schlimm ist, weil es zum Beispiel keine sonst von rassistischen Übergriffen betroffene Gruppe ist oder so. Weiß ich nicht genau. Aber ja, kann ich mir auch noch andere Sachen vorstellen halt, ne? Als dass man nur das finanzielle oder wirtschaftliche da sieht. Komisch. Ja, das ist mir einfach auch schleierhaft. So. Das ist das schon ein Flügelstreit oder ist das noch, ist das Kunst? Oder? Ich meine, das mit der Eckart, das war ja auch so ein bisschen unentschieden. Viele Leute gesagt, das musst du richtig anhören, dann merkst du, dass das nicht antisemitisch ist. Unser Club, wie heißt der denn nochmal, dieser Zentralrat, die sehen das ja zum Beispiel anders, ne? Aber die sehen das ja meistens anders. Ah ja, hier haben wir eine Idee aus der Abteilung, was soll schon schief gehen. Und zwar, ihr kennt ja wahrscheinlich Yelp, das ist so ein Bewertungsportal, vor allem für Restaurants und solche Sachen, Gaststätten, Bars und Clubs. Heute haben wir einen neuen Consumer Alert, also einen Alarm für Kunden angekündigt, um gegen den Rassismus aufzustehen. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass es einen klaren Bedarf gibt, Konsumenten vor Geschäften warnen zu müssen, die mit abstoßenden, rassisch aufgeladenen Aktionen irgendwie agieren. Und dafür hat man jetzt überlegt, es ist eine gute Idee, dass man auf Yelp dann jetzt praktisch in Zukunft, wenn man genug Äußerungen zu dem Thema hat, gibt es einen neuen Alert. Das heißt, wenn man dann auf, keine Ahnung, die kleine Kneipe in unserer Straße geht, um zu gucken, was die von der Bewertung hat, blinkt dann ein Alert auf. Und da steht dann, diesem Unternehmen wurde rassistisches Benehmen vorgeworfen. Und ich verstehe nicht, wie man so blind und so dumm sein kann wie Yelp und glauben, dass das irgendwie was löst und vor allem, dass das nicht missbraucht wird. Und auch überhaupt jemanden zu kennzeichnen, dem nur was vorgeworfen wurde, das hört sich komisch an für meine Ohren. So. Also, ja, es ist die Verlängerung des Vorwurfs, ohne den zu machen, ne? Ohne sich den eigen zu eigen zu machen. Ja, aber auch also ohne den zu prüfen auch irgendwo, ne? Weil die prüfen das ja nicht. Die sagen nur, okay, wir haben jetzt hier fünfmal gehört, dass der Wirt von der kleinen Kneipe in unserer Straße irgendwie den Malcolm Mohanwe nicht reinlassen wollte oder irgendwie einen rassistischen Witz gemacht hat. Oder ihn mit seinem rassistischen Kumpel nicht reinlassen wollte. Ich weiß es nicht. Und der Witz ist halt, dass du nicht mal, dass man wohl, es fragt dann jemand nach, aber könnte man das nicht den Reviews entnehmen? Reicht es nicht, wenn jemand schreibt, hier, ich bin da gewesen und dann hat er zu mir gesagt, iss doch mal hier von unseren Negerküssen einen oder so. Und da habe ich mich ganz schlimm diskriminiert gefühlt. Nein, sagen die, nee, weil das, weil man hört ja inzwischen auch so viel in den Medien über solche Betriebe, dass man auch diese Informationen da einfließen lassen muss. Kann das ja heißt, auch eine Methode von Yelp sein, um rauszufinden, wer denn so in diese geistige Denkschule gehört oder so in diese Denkecke gehört. Mhm. Also es ist auch immer eine Doppelfunktion, dass sie dann auch ein bisschen genauer was über die Leute wissen, ne? Ich muss da halt an diesen Typen denken, aus Kiel war der, glaube ich, mit seinem Restaurant zum Mohrenkopf, über den sich der Herr Ohanwe auch ganz schrecklich aufgeregt hat und ihn mehr oder weniger als Onkel Tom bezeichnet hat. Der wird dann in Zukunft wahrscheinlich auch so ein Label haben, einfach weil genug Malcolms da hingehen und sagen, ja, ich fühle mich allein durch seine Existenz total diskriminiert. Ja. Ja, Chris hat es schön markiert. Wir wollen den Menschen helfen, besser informiert zu sein, wo sie ihr Geld ausgeben. Das wird dann doch ein bisschen Marketing-Gag, ne? Ja, aber damit zerstört man im Zweifelsfall vielleicht die Existenz von jemandem, ne? Also ganz zufällig nebenbei. Stimmt. Da muss dann nicht mal mehr irgendwie die schwarze Community vorbeikommen, den Laden anzünden. Ja, die hatten ja vorher eine Aktion gestartet, dass sie besonders, dass sie auch Badges gegeben haben, aber positive Badges für Black-owned und Minority-owned und LGBTQIAP und so weiter und Businesses. Das ist ja eine Sache, aber jetzt so ein Negativ-Label zu machen, ich gehe davon aus, dass sie da ziemlich viele Klagen für sich einfangen werden. Ja, in Amerika, wenn ich in Amerika ein Restaurant hätte und mir würde sowas passieren, würde ich die Scheiße aus denen rausklagen. Ja, vor allem die Metriken sind ja sehr einfach. Ne? Wie viele haben sich die Bewertung angeguckt? Gab es einen Umsatzrückgang? Also es wird denen mit den Klagen schon recht einfach gemacht. Ja, also negative Konnotationen ist schwierig. Das wissen die eigentlich auch. Im Kommentar schreibt einer, dass man sich bei Yelp aber freikaufen kann. Das heißt, wenn du so ein Ding so hast, dann kannst du wahrscheinlich was bieten und dann nimm das wieder raus. Das ist bis deiner Firma. Das ist stark. Das ist auch ein geiles Geschäftsmodell auf jeden Fall von Yelp. Cool. Das erinnert mich an Adblock Plus. Eben, mafiös oder so, ne? Hieß es doch, glaube ich, mal. Hier haben wir Dan Golding. Dan Golding ist uns alten Veteranen sehr gut bekannt. Also von seinem Artikel The Way to End Gamers oder so ähnlich. The Way to Ending Gamers oder wie der hieß. Da ging es darum, dass wir alle ganz schreckliche Nazis, Faschisten, Frauenhasser, schlimmer als ISIS und was weiß ich sind, weil wir Videospiele ohne Propaganda wollen. Hat nicht so gut funktioniert. Jetzt kommt der nächste Angriffswinkel von Dan Golding zusammen mit Greta Thunberg. Videogames sehen aus wie radikaler Eskapismus aus der harten Realität, aber sie sind auch tief verwickelt in die Probleme, die wir kollektiv haben. Und könnt ihr euch schon vorstellen? Steht ja sogar oben schon. Videospielflugzeuge stoßen echtes CO2 aus. Warum Gaming nicht nur ein guilt-free, ein unschuldiger Eskapismus ist? Ja, weil wer hätte es gedacht, wenn man Videospiele spielt, erzeugt man CO2. Jedem, der irgendwie ein bisschen denken kann, war das schon vorher klar, aber Dan Golding hat hier offensichtlich jetzt was gefunden, wo er sich weiter aufregen kann. Microsoft Flight Simulator, und hat er sich so ein bisschen als Angriffsziel gesucht und sagt halt, ja, viele Leute während des Corona-Lockdowns haben halt Computerspiele gespielt, zum Beispiel halt kompensiert, dass sie nicht raus können oder nicht reisen können damit, dass sie mit dem neuen Microsoft Flight Simulator an die Orte geflogen sind, an die sie echt nicht reisen können. Und der sieht ja wirklich toll aus, muss ich sagen. Ich bin ja nicht so ein Flugsimulator-Freund, aber die Grafik ist schon irre. Wie Animal Crossing zuvor, welches den Leuten erlaubt hat, ihrer Lockdown-Welt zu entkommen in ein idyllisches und angenehm soziales, tropisches Klima zu fliehen, ja. Haben sich die Leute damit abgelenkt. Aber das ist natürlich viel, viel, viel schlimmer, als wir alle denken. Ja, es geht darum, dass wir die Welt zerstören mit dem Spielen. It might seem that in the form of flight simulator amid a stay-at-home pandemic, we finally discovered an eco-friendly way to escape. The virtual Airbus A320 even has unbeatable fuel efficiency written on its fuselage. But before you get too hopeful, consider that flight simulator's virtual planet is around 2 petabytes worth of data, which players stream during play. The steady stream of data equals carbon emissions like Netflix or other consumer electronics, but the carbon footprint of making, manufacturing, buying and playing video games isn't something that many players think about. Und dann sagt jemand an der Universität Sydney, ja, wir sehen das gar nicht. Ja, du siehst das vielleicht nicht, Ben Abraham von der Universität Sydney, aber jeder, der denken kann, dem ist klar, dass natürlich CO2 entsteht, wenn Sachen mit Strom betrieben werden. Das ist eine Weisheit. When someone sits down to play Microsoft Flight Simulator, they're still emitting carbon, even though they're at home, mostly through data centers and their home's electricity. Wow, Shocking. Böses CO2. Böses Breaking CO2. News. Lieber Hansel aus Sydney, selbst wenn ich gar nichts mache, außer zu atmen, rate, was ich dann immer noch mache. CO2 ausstoßen. Irre, ne? Aber eigentlich, wenn die Leute, die alle so kritisch mit dem Klima sind, einfach mal für eine Stunde die Luft anhalten würden, dann hätten sie einen Beitrag geleistet. Ne? Abrams Central Point is a striking one. Video game planes emit real carbon. It's a thought that backs up a larger set of complicated questions. In January, Abrams asked game developers to tell him about their carbon emissions. One studio reported an annual electricity use that Abraham estimates is on par with that of around 80 family households. Nun ja, wenn man eine Renderfarm fahren muss, um Zwischensequenzen und sowas. Würde mich trotzdem mal interessieren, wie der Unterschied ist zu einem richtigen Airbus-Flug von dem Verbrauch oder von dem CO2-Aufkommen her mit dem im Vergleich eben. In ihrer momentanen Form ist die Videospieleindustrie nicht erhaltbar, sagt der Forscher von der Uni Sydney. Realistisch gesehen müsste es wie eine, sollten die sich eher bemühen, mehr mit weniger zu schaffen. Sie müssten die Idee von neuen Hardware-Generationen oder zumindest von häufigen neuen Hardware-Generationen aufgeben. For many video games have provided an essential comfort in impossible times and at least one healthy creative industry for the future. These rays of hope don't resolve bigger issues, though. If we don't change things now, once Abraham, change will be forced on us. Spiele müssen erwachsen werden. Spiele können sich nicht weiter auf den Spaß konzentrieren. Und was ist denn mit den anderen Leuten, die andere Hobbys haben? Was ist mit denen? Ja, die kommen auch noch dran. Teilweise war doch schon Musik und so. Die kämpfen damit, glaube ich, auch ein bisschen. Musik macht auch CO2. Oh Gott, erzähl mir das nicht mal. Und was ich sag nicht, dass Theater auch CO2 macht. Weiß nicht. Hier hat einer geschrieben, sogar wenn man stirbt, macht man CO2 noch. Nein, also dann sterbe ich nicht. Dann lasse ich das. Ja, genau. Hört doch endlich auf, irgendwie ständig euch Sachen rauszusuchen, wo ihr wisst, dass ihr Gegenwind kriegt, nur damit ihr rumheulen könnt. Dan Golding. Ist völlig klar, dass das, es ist klar, nichts, was wir modernen Menschen tun, kommt ohne CO2-Ausstoß aus. Das ist vollkommen klar. Aber gerade immer da, wo die Menschen ein bisschen eurem der von euch geformten beschissenen Realität ankommen können, da müsst ihr ansetzen, ne? Damit jeder mitleidet mit eurer Scheiße und jeder, wie wäre es, wenn wir dann auch Häuser nicht mehr renovieren, damit die alle irgendwann aussehen wie Liebig 34. Du musst vor allen Dingen für den Artikel größtmögliche Aufmerksamkeit generieren. Ne? Darum geht es vielleicht auch nur. Ja, aber der Artikel, Mauern, soll ich dir was sagen? Als ich den Artikel angeklickt habe, um ihn zu lesen, weißt du, was ich da gemacht habe? Ich habe CO2 erzeugt. Um Gottes Willen. Und dann auch noch welches von den Guardians. Unverzeihlich ist das. Ja. Guardians CO2. Ja, wenigstens kommen wir zu was Spannenderem. Kommen wir zur FDP. Ja, genau, kommen wir zur FDP. Das hier ist der Herr Lute. Der Herr Lute ist noch Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, wird es aber wahrscheinlich in der nächsten Periode nicht mehr sein, es sei denn, er sucht sich eine neue Partei. Denn aus der FDP-Fraktion wurde er ausgeschlossen, tatsächlich schon vor ein paar Wochen. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe, die Beweggründe dahinter. Es wurde da irgendwie davon geredet, dass es da schon länger irgendwie keine Zusammenarbeit mehr möglich wäre mit dem Herrn Lute oder so. Und deswegen wurde er da ausgeschlossen. Und jetzt hat er hier in diesem Posting seine Austrittserklärung veröffentlicht, in der hier steht: Sehr geehrte Damen und Herren, im doppelten Sinne erkläre ich hiermit meinen Austritt aus der Freien Demokratischen Partei. Mir ist dieser Schritt sehr schwer gefallen, aber als Liberaler sehe ich in einer Partei, die sich zunehmend als verkaufende Marke und nicht als Wertegemeinschaft sieht, keine politische Heimat mehr. Als ich vor über 2 Jahrzehnten Mitglied der Partei wurde, hatten wir Grundsätze, konkret die Wiesbadener Grundsätze. Nun hat diese Partei wie ein Zahnpastahersteller ein in Anführungsstrichen Leitbild. Statt Haltung eine Ansammlung von leeren Worthülsen, die sich in einer Beliebigkeit so adaptieren lassen, dass damit jede Sachentscheidung begründet werden kann. Liberalismus ist jedoch das Gegenteil von Beliebigkeit, das klare, entschlossene Bekenntnis zur Freiheit als den zentralen Ausdruck der Menschenwürde, sagt der Herr Luthe. Und dann war hier noch, hat er hier noch diverse Sachen. Ja, also generell gab es wohl Probleme auch wegen Corona, wie man das Corona-Ding irgendwie gesehen hat in der FDP. Und ja. War eigentlich auf einer Demo auch oder so? Kann sein. Oder wollte da hin und dann gab es eben den entsprechenden Ärger. Aber es kann auch sein, dass wir das jetzt mit Herrn Kemmerich verwechseln, den es ja auch noch gibt. Der Herr, ach ja, das habe ich gar nicht dabei, aber Herr Kemmerich hat ja angekündigt, dass er wieder für den Vorsitz der Thüringer Landes-FDP kandidieren möchte und auch bei der kommenden Landtagswahl, die ja im nächsten Jahr schon wieder ansteht, wegen der Regierungskrise da, dass er da dann auch wieder der Spitzenkandidat gerne sein möchte. Das hat jetzt den Bundesvorstand der FDP dazu verleitet, sich davon zu distanzieren und zu sagen, dass sie als Bundesverband diesen Landesverband dann nicht mehr unterstützen werden, gemäß dem Fall, dass Herr Kemmerich da wieder als Spitzenkandidat gewählt wird. Und ja, dass sie quasi auch jeden dazu aufrufen, denen da nicht zu helfen in irgendeiner Art und Weise. Was ich auch ganz schön krass fand, aber ja. Und da wollte ich hier nochmal über diese Geschichte reden, die hier zu meinem Landesverband dazugehört, zu Niedersachsen. Da war nämlich gestern der Landesparteitag der FDP Niedersachsen, natürlich auch wieder unter Corona starken Hygienevorschriften, so dass da auch, soweit ich weiß, nur die Gruppe an Leuten, die da auch was abzustimmen hatte, da war, also die Delegierten, und in dieser Aussprache, die ich da mir vor allen Dingen angeschaut hatte, in der Hoffnung, dass da ein bisschen, ja, vielleicht auch mal jemand nochmal ein bisschen andere Position hat, da wurde ich leider enttäuscht. Und da hatte zum Beispiel der Chef der Jungliberalen Niedersachsen hatte gesagt, dass es in der FDP Niedersachsen auf jeden Fall keinen Flügelstreit gäbe. Das fand ich auch schon mal interessant. Also ich sehe das natürlich naturgemäß ein bisschen anders. Zumindest ja, würde ich mir das eigentlich wünschen, dass man viele Dinge da mal auf die Waage legt und sich da eventuell nochmal drüber diskutiert, weil dazu passend war nämlich ein Kommentar auch von dem Landesvorsitzenden, dem jetzt auch wiedergewählten Landesvorsitzenden der FDP Niedersachsen, dem wie heißt der gute Mann? Stefan Birkner, genau. Von dem ich sehr viel halte, der auch in der Corona-Zeit im Niedersächsischen Landtag gute Redebeiträge gehalten hat und da immer wieder auch kritisiert hat, dass die Niedersächsische Landesregierung, das ist eine große Koalition ja im Moment, da in vielen Fällen halt irgendwie gedacht hat, sie könnten da einfach jetzt irgendwie ja rumregieren und einfach die Sachen halt bekannt geben und fertig so und dann nicht weiter irgendwie den Landtag involvieren und so, weil das ja alles jetzt so wichtig und dringlich und schnell irgendwie ist. Und da hat er da auf jeden Fall ziemlich dagegen gehalten, was ziemlich gut war. Und ich habe auch eine hohe Meinung von dem Herrn auf jeden Fall. Aber ja, man weiß es halt nicht in diesem Fall. Er hat halt gesagt auf dem Landesparteitag jetzt, das ist ja im Zweifel für die Freiheit, sollte man ja immer sagen. Und das war auch so ein Ding, was, glaube ich, bei dem Herrn Luthe eben drin stand. Und das klingt natürlich immer mal wieder gut. Aber wenn ich dann parallel halt eben höre, dass man sich sagt sozusagen, ja, hier unsere Ansicht, also jetzt mit anderen Worten, dass es keinen Flügelstreit gibt, bedeutet ja im Umkehrschluss, dass diese ganzen Dinge, dass man jetzt irgendwie meint, hier und da Frauenförderung und es gibt ja bei den jungen Liberalen Niedersachsen diesen Feminismusclub, über den wir uns ja auch schon mal angeschaut hatten. Und ja, dass man alle möglichen Themen von den Linken halt einfach sich zu eigen macht und sagt, ja, finden wir jetzt auch großartig, wo man eigentlich das alles mal hinterfragen müsste. Oder Amadeo-Antonio-Stiftung, die ja von Abgeordneten aus der FDP Niedersachsen schon im Landtag auch verteidigt wurde. Solche Dinge, also dass das dann alles schon sozusagen überhaupt gar keinen Zweifel mehr aufrufen sollte, sozusagen, finde ich dann, ja, also da würde ich mir halt mehr Zweifel auf jeden Fall dann wünschen, weil, ja, also wir beschäftigen uns ja jede Woche damit und das sind auf jeden Fall nicht so No-Brainer, aber das für die Leute ist es anscheinend alles schon so, ne, es ist halt. Und wir müssen auch dazu sagen, ja, der Herr Kuhle kommt auch gleich noch. Der Konstantin Kuhle ist ja einer von den Gesichtern eigentlich dieses ewigen, ja, No-Brainer, irgendwie Feminismus, No-Brainer, ne? Das braucht man auf jeden Fall und wir haben zu wenig Frauen und so weiter und so fort und diese ganzen Geschichten. Und das ist ja alles nur Fortschritt und das ist ja alles nur nett sein zu den Leuten und hier Gender-Kram, das ist doch alles nur Fortschritt und das ist doch alles nur nett sein und diese ganzen Sachen. Und das da gibt es dann schon keine Zweifel mehr, oder was, dass man das dann irgendwie mit politischen Mitteln irgendwie erreichen muss, diese ganzen Ziele, die man da irgendwie im Kopf hat. Und da gibt es dann auch schon keinen Zweifel mehr, dass das alles auch überhaupt geht mit den Menschen, die wir haben. Oder dass es überhaupt einen guten, ja, dass es A nötig ist und dass es B überhaupt besser wäre als das, was wir jetzt haben und so. Ne? Also wenn es da schon keinen Zweifel mehr gibt, dass das alles irgendwie betrieben werden muss von politischen Parteien in Deutschland, unter anderem von der FDP, und das dann irgendwie gleichbedeutend mit Freiheit ist, habe ich eine andere Meinung auf jeden Fall als Mitglied dieses Landesverbands. Ja. Ich finde, man hätte von dem Lute hier noch würde ich gerne noch einen Absatz vorlesen. Ja, klar, gerne. Wer, wenn nicht eine liberale Partei, sollte erkennen und aussprechen, dass hier nicht rational gehandelt wird, sondern derselbe autoritäre Geist, den man spätestens 1989 überwunden glaubte, noch immer durch unser Land wählt, sich allerdings inzwischen eines antiautoritären Gestus bedient. Was geht es den Staat an, wie ich selbst leben und sterben will? Mit welchem Recht hindert jemand einen Sterbenden daran, seine Freunde und Familie zu sehen? Mit welchem Recht will man durch Listen kontrollieren, welche Journalisten wann mit welchen Abgeordneten gesprochen haben? Entgegen einer jüngst immer öfter wiederholten Dummheit steht mitnichten Gesundheit über allem. Gesund und wohlgenährt ist auch ein Leibeigener. Ihm fehlt es aber an dem Wert, der tatsächlich über allem steht, der Würde des Menschen. Und diese, zu deren Kern die Selbstbestimmung gehört, müssen die Liberalen mit aller Kraft verteidigen. Ich will dazu weiter meinen Teil beitragen. Jedoch wird heute Intoleranz als Toleranz dargestellt, Aberglaube als Wissenschaft und Unfreiheit als Freiheit. Heute ist der historische Liberalismus, der Gedanke der Aufklärung, so sehr gefordert wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Aber die FDP schweigt. Und er deutet dann auch an, wohin seine Reise geht mit dem letzten Satz. Ich war auch vor meinem Eintritt und bleibe weiterhin Liberaler aus Leidenschaft und auch freier Demokrat, nun eben mit kleinem F. Ja, schweigt die FDP auch wegen Ost? Naja, ich glaube nicht, dass das unbedingt so ist, wie du es interpretierst. Ich glaube, das mit dem kleinen F heißt ganz klar, es gibt nur eine Partei mit einem kleinen F. Ja, das mag sein, aber ich glaube, er meint damit einfach nur, also ich sehe es halt ganz unschuldig, dass es halt nicht freie Demokraten dass der Eigenname ist, sondern quasi freie Demokraten, die das Adjektiv. Ja, warten wir es mal ab, was er sich da, was da passiert, aber ja. Ja, also das mit dem Toleranz und Intoleranz, Aberglaube und Wissenschaft und Freiheit als Freiheit unterschreibe ich. Egal, welche Partei er ist. Sich in eine Partei zu begeben mit einem Freiheitsgedanken ist natürlich sowieso ein bisschen widersinnig. Oh, guck mal, Petra Pau hat das Liebig 34 Gedächtnishemd an. Das sieht genauso aus wie das Haus. Und Petra Pau sieht aus wie eine Bewohnerin. Ja, okay. Also ich hab einen guten Kuhle und einen schlechten Kuhle. Welchen Kuhle wollt ihr zuerst haben? Egal. Ich habe die beide gesehen, ich fand die beide auch nicht schlecht. Okay, dann kommt erstmal der Also guckenswert, sagen wir mal so. Der eine ist schon schlecht. FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, seit dem ersten Tag dieser Legislaturperiode ist doch klar, dass dieses Parlament eine Entscheidung treffen muss. Entweder wir verändern das geltende Wahlrecht und der nächste Deutsche Bundestag wird kleiner, oder wir lassen das Wahlrecht so, wie es ist und laufen Gefahr, dass der nächste Deutsche Bundestag noch größer wird. Das, was Sie jetzt hier vorhaben, das hätten sich aber wohl nicht mal die hartgesottenen Wahlrechtsberichterstatter aus den Fraktionen vorstellen können. Denn Sie wollen das Wahlrecht verändern und der nächste Deutsche Bundestag, er wird trotzdem größer. Und deswegen ist Ihre Reform objektiv ungeeignet, auf das drängende Problem eines XXL-Bundestages zu antworten. Ihre Vorlage ist ein absoluter Schuss in den Ofen. Und Sie sollten sie lieber zurückziehen, als sie heute hier zur Abstimmung zu stellen, meine Damen und Herren. Und dass das Ganze objektiv nicht dazu führt, dass der nächste Deutsche Bundestag kleiner wird, das haben alle Expertinnen und Experten in der Anhörung am Montag bestätigt. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hat es bestätigt. Und deswegen müssen Sie anerkennen, dass das hier kein sinnvoller Vorschlag ist, meine Damen und Herren. Und das liegt in erster Linie daran, dass der entscheidende Hebel für die Verringerung der Größe des Deutschen Bundestages in der nächsten Legislaturperiode von Ihnen erst 2025 ins Werk gesetzt wird. Und das ist die Verringerung der Wahlkreiszahl. Es liegt aber heute ein Entwurf vor von FDP, Grünen und Linkspartei, der genau das vorsieht. Eine Verringerung der Wahlkreiszahl für die nächste Bundestagswahl. Und damit könnten wir vor die Bürgerinnen und Bürger treten und könnten sicherstellen, dass der Bundestag sich selber bei der nächsten Bundestagswahl schon reformiert hat, meine Damen und Herren. Und jetzt werden manche von Ihnen sagen, wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Die Wahl findet ja schon im September 2021 statt. Ja, meine Damen und Herren, da müssen die Bürgerinnen und Bürger aber auch wissen, dass Sie diese Situation bewusst herbeigeführt haben, weil Sie den Sommer über verschleppt haben, weil Sie mit Absicht abgewartet haben, bis die ersten Aufstellungsversammlungen beginnen, um dann zu sagen, die Reduzierung der Wahlkreiszahl, die können wir aber erst 2025 machen. Das ist schäbig, meine Damen und Herren. Und das trägt nicht dazu bei, dass das Ansehen in dieses Parlament steigt, sondern es trägt eher dazu bei, dass das Ansehen in dieses Parlament abnimmt. Und meine Damen und Herren, das Wahlrecht zum Bundestag, es kann heute schon kaum von Expertinnen und Experten für das Wahlrecht erklärt werden. Und Sie müssen doch einsehen, dass die rechtliche Grundlage für die Zusammensetzung der Volksvertretung auch etwas damit zu tun hat, wie die Legitimation der Volksvertretung in der Bevölkerung aussieht. Kollege Kuhle, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Glaser? Ich würde gerne im Zusammenhang vortragen. Und meine Damen und Herren, statt hier einen Akt der Vereinfachung auf den Weg zu bringen, machen Sie unter dem Applaus der SPD auch noch eine Extrawurst für CDU und CSU fertig. Sie braten eine Extrawurst für die Union, Bonusmandate für CDU und CSU, die verfassungsrechtlich umstritten sind, die kein Mensch erklären kann und bei der am Ende eine Verzerrung des Wählerwillens im Deutschen Bundestag rauskommt. Und das kann nicht das Ergebnis dieser Wahlrechtsreform sein, die wir uns hier gemeinsam am Anfang der Legislaturperiode vorgenommen haben. Und deswegen werden wir heute gegen den Entwurf von CDU, CSU und SPD stimmen, weil er objektiv ungeeignet ist, den Bundestag zu verkleinern, weil er verfassungsrechtliche Fragen aufwirft, die völlig ungeklärt sind und weil wir auch uns gewünscht hätten, dass man das hier gemeinsam im Konsens Regierung und Opposition auf den Weg bringt. Und deswegen will ich Kollege eine abschließende Kuhle, Bemerkung machen. Es ist nichts mehr mit Zusammenfassungen. Es wäre schön gewesen, wenn sich dieser Bundestag in Zeiten von Pandemie und Wirtschaftskrise nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern wenn in Zeiten, wo das Land den Gürtel enger schnallen muss, auch das Parlament den Gürtel enger schnallt. Sie verhindern das und da stimmen wir dagegen. Vielen Dank. Ja, war was vom Coole, was ich uneingeschränkt weiterverbreiten würde. Haben Sie das jetzt für 2025 beschlossen, oder wie? 2021. Nee, 25. Ja, weil dieses Mal geht ja nicht, wie ihr ja gerade schon gesagt habt. Ne? Also das, was ihr da meint, Aufstellungsversammlung, das läuft ja dann halt so, wenn man da gerne ein Kandidat sein möchte, ich war das ja schon mal, dann gibt es halt so eine Aufstellungsversammlung, wo die Angehörigen von der Partei, die da in diesem Wahlbezirk wo laufen müssen und Unterschriften sammeln, Unterstützerunterschriften sammeln. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele man da braucht, aber es sind auf jeden Fall bei der Bundestagswahl sind schon einige. Und weil ja auch die Wahlbezirke relativ groß sind. So 200.000 Leute leben da, glaube ich, immer so drin im Durchschnitt. Und ja, dann darf man da halt antreten. Ist denn jetzt was beschlossen worden? Ja, da ist halt die Vorgabe von CDU und SPD beschlossen worden, die er hier gerade kritisiert hat. Das wollte ich wissen, genau. Ja, wahrscheinlich. Ne? Die im Endeffekt halt zu mehr Abgeordneten führen wird. Das ist ja schon vielleicht jedenfalls. Ja, ich wollte noch fragen, dass die Direktmandate und die Listenmandate sind 50-50, oder nicht? Nee, ja, aber ich kann es auch nicht genau erklären. Wegen dieser, wie er auch gerade schon gesagt hat, es ist ganz schön kompliziert, die ganze Nummer. Ja. So, ja, genau, dann höre ich dazu. Ja, okay. Ja, es kommen ja dann die entsprechend der Zweitstimme noch Sachen dazu, diese Überhangmandate halt. Ja, die gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ja, die heißen anders. Aber, ja, als Ausgleichsmandate oder so. Ja, auf jeden Fall, wir haben gerade gehört, man sollte sich nicht mit sich selbst beschäftigen und so weiter und so fort. Und viele von den Sachen, die er hier gerade gesagt hat, würde ich ihm am liebsten in diesem, was jetzt kommt, nochmal wieder vorspielen. Weil jetzt geht es nämlich um Frauen im Bundestag. Das passt nicht zusammen. Der Kollege Konstantin, die coole FDP-Fraktion. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegin Breimeyer, Sie haben völlig recht. Im Grundgesetz steht nicht nur die formelle Gleichberechtigung von Frauen und Männern festgeschrieben, sondern es steht dort eben auch der Satz, der Staat wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Und da steht. Ja, das ist dieses Ding, was wir immer wieder hören, ne? Das Standardding, wo sie halt eben das reinlesen, was sie da halt eben reinlesen wollen, nämlich in diesem Fall die linken Parteien. Wir müssen hier sofort eingreifen und die Leute zu ihrem Glück zwingen. Die Leute sind zu dumm zum Wählen, weil wir haben ja keine 50% Frauen hier, also müssen wir dabei und das alles ändern. Und das ist ja auch scheißegal, dass im Grundgesetz auch diese gleichen Wahlen stehen. Das ist ja Schnuppe, weil wir haben ja auch da drin stehen tatsächliche Gleichberechtigung und wir definieren das einfach so, dass es ja 50-50 bedeutet, mindestens, können auch gerne mehr Frauen sein, aber auf gar keinen Fall mehr Männer. Ne, also so ist es ja. Das ist auch nicht nur so, dass ich das jetzt nur so daher sage, sondern das ist alles aus den Jahren, die wir uns jetzt diese Litanei schon immer wieder anhören, immer wieder bestätigt. In Brandenburg war es, glaube ich, wo sie sich die Grünen drüber aufgeregt haben, dass sie dann jetzt irgendwie weniger Frauen haben, weil sie ja so schon mehr als 50% haben, so nach dem Motto, das geht ja jetzt natürlich nicht. Also auch diese Anmerkung von mir beruht jetzt nicht irgendwie auf Gehässigkeit von mir oder so, sondern das ist ganz ernste Forderung von denen. Und hier haben wir jetzt Konstantin Kuhle, der diese linke Leseart, dieses merkwürdige Gerechtigkeitsverständnis, diese vollkommen aus der Luft gegriffene Scheiße von irgendwie Repräsentanz oder so, irgendwelchen Dingen, die nirgendwo definiert sind, die einfach nur von dieser philosophischen Lesung von Gleichheit irgendwie, von gleichen Rechten irgendwie entspricht, von den Linken, dem halt komplett das Wort redet. Und das lasse ich jetzt einfach mal weiter ablaufen. Steht übrigens nicht, die Regierung wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin, sondern der Staat. Und deswegen richtet sich dieser Verfassungsauftrag auch an uns alle. An die Parteien, an die Regierung, an das Parlament, an diejenigen, die hier Verantwortung tragen. Und deswegen kann ich heute für die Fraktion der Freien Demokraten sagen, wir teilen das Ziel. Es braucht mehr Frauen im Deutschen Bundestag und es ist schlichtweg Zeit, das heute hier auch miteinander zu vereinbaren. Haben wir jetzt Parität oder was? Nee, das nicht unbedingt, aber bla bla bla halt eben, ne? Also wir müssen alle Leute ermutigen, weil ja, es läuft ja wieder darauf hinaus, auf dieses Ding von wegen, Frauen und Männer haben ja, die sind ja eigentlich vollkommen identisch, ne? Die haben die gleichen Interessen und alles. Es ist ja nur so, dass die ja zurückgehalten werden, die Frauen, dass die ja klein gemacht werden, die Frauen, dass man sie nicht genug ermutigt. Und diese ganze Geschichte, diese ganzen Annahmen, die alle halt haben in ihrem Kopf, in ihrem Schädel und einfach da nicht rauskriegen und die sich halt ja in sämtliche, in alles halt eben, was irgendwie links von ganz rechts mittlerweile ist, das halt drin. Und ja, Konstantin Kuhle, der aber garantiert nicht einen hinteren Listenplatz sich nehmen wird für die FDP beim nächsten Mal, auch wenn es wahrscheinlich eh egal ist. Bei den 5%, wo man jetzt irgendwie rumdümpelt. Ja, wir brauchen mehr Frauen. Ich will auch ganz selbstkritisch bekennen, dass es hier im Haus Fraktionen und Parteien gibt, bei denen heute schon ein angemessenes, ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis besteht und dass es andere Fraktionen gibt, bei denen ein solches... Angemessen. Also in der Fraktion von Herrn Kuhle ist das Geschlechterverhältnis fast genau Punktlandung so groß, wie das Geschlechterverhältnis auch in der FDP generell ist. Eigentlich eine Punktlandung, eigentlich ein Grund, sich nicht drüber aufzuregen, aber natürlich ist die Annahme hier wieder, dass es ja 50-50 sein müsste oder dass irgendwelche Leute darauf schielen und dann irgendwie ihr politisches Engagement davon abhängig machen, was andere Leute schon erreicht haben. Ja. Solches angemessenes, ausgeglichenes Geschlechterverhältnis nicht besteht. Und ich bin der Meinung, dass die Fraktionen, dass die Parteien, bei denen ein solches ausgewogenes Geschlechterverhältnis nicht besteht, sich an die eigene Nase fassen müssen und hier massiv an sich arbeiten müssen. Und das betrifft uns genauso wie die anderen Parteien, die davon betroffen sind. Und ich will, weil ich das immer wieder höre, hier eines ganz deutlich sagen. Wer sich heutzutage für Diversität, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, für mehr Frauen im Parlament einsetzt, der ist nicht links, sondern der ist professionell, meine Damen und Herren. Weil das... Ja. Professionell. Ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht, dass man da ermutigt werden muss für so einen Job, wo man da viel Verantwortung zwar, aber auch ordentliches Geld nach Hause bringt. Ja, und vor allen Dingen, es ist nicht links. Nee, es ist überhaupt nicht links. Diese linke Gerechtigkeitslese da zu lesen, ist überhaupt nicht links, Konstantin Kuhle. Nein, kein bisschen ist es links. Das ist einfach nur professionell. Sehr ultralinks. Nee, es ist halt dieses ganze Unterdrückungsgesocks da, ne? Also, dass man irgendwie meint, dass es irgendwie unfair dazu geht und dass man da jetzt dringend irgendwie eingreifen muss, weil das ja so unfair ist. Und wenn es nicht unfair ist, dann was ist es dann? Also, ich meine, warum muss man dann irgendwas machen? Also, natürlich. Ja, um das gerechte Outcome zu sichern, das in den Paragraphen im Gesetz steht. Aber das ist ja auch eigentlich gemeint auf die Gleichberechtigung. Und ich denke mal, dass bestehende Nachteile gemeint sind in Bezug auf Rechte. Und so, und die haben ja das Recht, da im Parlament zu sein, sind jetzt aber nicht da. So. Ja, die haben schon nicht mehr das, die haben schon nicht das gleiche Interesse da, sich zu beteiligen. Das ist schon mal nicht gegeben. Weil, ja, also genau, aber das hat ja mit dem Gesetz nichts zu tun. Ja, hat es auch nicht. Ja. Aber das ist nun mal die Lese da und das ist die Lese von der linken Seite von diesem Haus. Ja, das ist ja richtig, ja. Und ich meine, das müsst ihr eigentlich auch wissen, weil die AfD sieht es auf jeden Fall nicht so. Also. Und die CDU hat es auch mal nicht so gesehen. Aber ja. Und in seinem Laden ist das ja ziemlich umstritten halt, ob das so ist oder nicht eher. Ne? Mindestens mal umstritten. Ja, das wäre schön, wenn es umstritten wäre. Aber ich habe ja gehört, es gibt keinen Streit. Achso, ist auch so ein Neubrainer. Ist ein ja. Ja, zumindest bezeichnet. Heute einfach Stand der Dinge ist. Es ist rechtlich vorgeschrieben und es ist schlichtweg auch von Vorteil für Frauen und Männer in allen Parteien, wenn Frauen mehr zu sagen haben. Und das von Vorteil. Von Vorteil soll das sein, wenn man da irgendwie eingreift und den Leuten, weil die Leute zu dumm sind zum Wählen, das dann irgendwie da probiert, da irgendwie herzustellen. Das ist von Vorteil für alle. Und ich meine, wir kennen ja diese, also da haben wir ja schon mal irgendwie drüber gesprochen, über dieses, dass sie da irgendwie meinen, Frauen wird nicht zugehört oder so, wo ich dann halt eben sage, ja, wenn die immer wieder das Gleiche da erzählen, also zumindest zu diesen Themen, da sich jeder ihr Redebeitrag wie der andere davor anhört, dann würde ich da auch ausschalten. Mit dieses ganze Gerede nur in Talking Points, immer mit denselben Annahmen, immer als austauschbar, beliebig. Ja, tut mir leid, also solche Leute dann da sind nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass das politische Klima, die Debatte da irgendwie besser wird oder wenn man da irgendwie die Leute nicht mehr so eine von der Leyen oder so, die dann nur auf den nächsten Posten dann hochgelobt wird, weil das irgendwie das goldene Mädchen ist, wo man die dann nicht absägen darf oder die Skandale von der da irgendwie nicht nicht verfolgen darf, weil das ja dann, keine Ahnung, das Frauenheit insgesamt irgendwie schadet, dass man auch mal eine Frau hat, die irgendwie ihren Job nicht gut macht oder so. Aber das Gefühl habe ich auf jeden Fall bei diesen Geschichten da, also Männer, auch mit der Merkel, da gab es ja auch immer diese ganzen Sprüche von wegen, ja, ein Mann, der hätte ja überhaupt gar keine Probleme und den würde ja niemand irgendwie kritisieren, wo ich mir so denke, ja, ihr wart wohl alle noch nicht am Leben, als Gerhard Schröder Bundeskanzler war. Also ich kann mich nur erinnern an die Zeit. Und ich kann mich noch erinnern an die ganzen Misstrauensvoten, die er gemacht hat, bis es dann irgendwann mal geklappt hat und er dann sein Misstrauensvotum dann nicht mehr gewonnen hat über irgendwelche Sachen, die er machen wollte. Jetzt wurde dran und, da sehe ich die Merkel nicht auf jeden Fall. Die hat bei diesem ganzen Kram nie irgendwie ein Misstrauensvotum gemacht. Die hat immer nur gummimäßig da das weiter. Ist aber auch nie gefordert bei der zum Beispiel. Ja, ja, die hat dann noch weiter an ihrer Macht geklebt. Und mit der ja, Merkel. Also, ich meine, und das ist sicherlich auch nicht unbedingt nur, ich will das jetzt auch nicht zum reinen Geschlechterthema erklären oder so, aber es ist einfach nur, um das zu widerlegen, dieses Ding von wegen. Bei den Männern ist das alles kein Problem und bei den Frauen ist es irgendwie bla bla, weil das wird ja so zum Geschlechterthema gemacht. Aber das sehe ich überhaupt nicht. Es ist eher Mentalität und diese Geschichten. Und man kann sich halt nicht hinstellen und sagen, die Politik wäre besser, wenn wir hier mehr Frauen hätten. Nein. Tut mir leid, Herr Kuhle. Das ergibt sich nicht. Das ist kein Schluss, den man daraus ziehen kann. Da gibt es keine Indikatoren dafür, dass das wirklich so wäre. Und es ist ja jetzt auch schon so, dass diese ganzen Sachen, die sie da irgendwie über Jahre hinweg. Na, ich meine, das verfolgen wir ja hier, wie diese ganzen Dinge, es wird einfach immer wieder auf den Tisch gelegt und irgendwann, ne, es geht immer weiter und auch mit diesem Paritätskram, ich bin mir absolut sicher, dass das kommen wird. Weil das einfach jedes Mal immer wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder mit diesen ganzen Medien dann dahinter, die auch nur so reden, als wäre das eigentlich, ja, halt wieder so ein No-Brainer, ne, den man machen muss wegen Gerechtigkeit und so. Der sich vollkommen selbst erklärt und dass das halt nur irgendwie, keine Ahnung, das Herrschaftssystem ist, die alten weißen Männer, die dann da wieder dran kleben, an diesen furchtbaren, überkommenen Konzepten wie freien, gleichen Wahlen oder dass man eventuell nicht mehr Abgeordnete hat, die Frauen sind, als man in der Partei schon generell Mitglieder hat, prozentual. Ja, aber also, es ist irgendwie perfide in 1000 verschiedene Ungleichheiten immer wieder Ungerechtigkeiten reinzulesen. Und den Frauen scheint das so ein bisschen in Gewöhnung oder so gegangen zu sein, das irgendwie immer so zu beurteilen. Und das ist natürlich schon spalterisch, ne? Ich weiß nicht, dass die sich das immer selber ausdenken, aber offensichtlich ist das so ein bisschen angewöhnt, dass man das immer in eine Gerechtigkeitsschiene schiebt, die es eben nicht mehr ist. Ja, vor allem die anderen müssen es wieder richten halt auch, ne? Also das ist vielleicht auch so ein Grund, warum die Männer es im Prinzip dann eher schaffen, weil die halt von vornherein schon wissen, dass ihnen keiner was macht. So. Und dann nicht darauf warten, dass irgendwer sagt, so, ja, du bist die Auserwählte oder so. Deswegen sollten wir diesen Weg gemeinsam gehen. Meine Damen und Herren, wir sind aber trotzdem als Fraktion der Freien Demokraten dagegen, das Thema Parität fest im Gesetz zu verankern. Wir glauben, dass das der falsche Weg ist. Und das liegt im Wesentlichen an zwei Gründen. Erstens ist das Ziel einer gleichberechtigten, einer angemessenen Vertretung von Frauen in Parlamenten ein politisches Ziel. Es ist ein Verfassungsauftrag, ja, aber es ist ein politisches Ziel. Und wir wollen, dass dieses politische Ziel Ausdruck der freien Entscheidung von Delegierten auf einem Parteitag bleibt. Wir wollen, dass über die Zusammensetzung des Bundestages der Wähler entscheidet und nicht der Gesetzgeber, meine Damen und Herren. Und so soll es auch bleiben. Ich meine, er argumentiert damit Prinzipien. Ja, aber will er jetzt den Kuchen essen oder behalten? Ja, beides natürlich. Ne? Also, ja klar, ich meine, es läuft wieder auf das alte Ding raus, von wegen, also ich habe mir diesen Antrag von denen, wir können uns den ja gleich nochmal angucken, ich habe den vorhin nur überflogen und ist bei mir nichts leben geblieben, weil es ist wieder nur so ein Larifari-Kram, dass man halt, ja, im Endeffekt, man braucht halt einen neuen Menschen dafür. Das steht da zwar natürlich nicht drin, aber das ist eigentlich das, was man da reinschreiben müsste, wenn man es ehrlich sieht. Und meine Damen und Herren, das zweite Argument, der zweite Grund, warum wir glauben, dass Parität nicht gesetzlich festgeschrieben werden darf, ist, dass Sie mit dieser Paritätsidee einzelne persönliche Merkmale zum entscheidenden Repräsentationsfaktor hochziehen. Und es gibt doch andere Repräsentationsfaktoren, die auch wichtig sind. Ich will Ihnen das ganz deutlich sagen. Die Ja, jetzt klingt er im Prinzip wieder so wie ich hier, wenn wir dieses Thema haben. Aber dann frage ich mich halt wieder, was soll denn dieser erste Scheiß? Und das ist nämlich genau dieses ganze Dilemma von dieser super tollen. Ja, Selbstwiderspruch, ne? Ja, das ist nämlich genau dieses ganze Dilemma von diesem ganzen neuen sozialliberalen No-Brainer, ist doch einfach nur Freiheit, ist doch einfach nur Freundlichkeit, ist doch einfach nur Professionalität, ist doch einfach nur dies, ist doch einfach nur das. Diese ganzen Sophismen und dieses ganze Gedöns. Das ist nämlich gerade dieses Ding. Du übernimmst die komplette Analyse und sagst dann, ja, aber die Mittel sind nicht geeignet. Und nach der nächsten Bundestagswahl bist du unter 5%-Hürde und die Mittel kommen dann trotzdem. Die sind dann nämlich geeignet. Wenn du dann weg bist, wenn sich die Leute alle abgekehrt haben, weil sie schon die Analyse nicht richtig finden, dann, ja, dann ist es im Endeffekt auch egal. Also. Ja, die haben dann halt eine andere Heimat und. Das muss man sich ja dann überlegen, ob man denen nicht eine Heimat geben möchte. Nee, im Endeffekt haben die nämlich keine andere Heimat. Also nicht, wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, die ja Kuhle ja vor ein paar Wochen verteilt hat, um irgendwelche Leute zu ownen, so nach dem Motto, haha, wir sind doch gar nicht gut für die Grünen. Da war nämlich der Grafik zu entnehmen, dass die Leute, die sich von der FDP abwenden, im überdurchschnittlichen Maße zu Nichtwählern werden. Also haben die nämlich nicht eine andere Heimat dann. Mhm. Wo war der Herr Kuhle eigentlich, als sein Parteivorsitzender die Frau Teuteberg abgesägt hat? Warum hat er da nicht sofort gesagt, das geht jetzt aber nicht, weil wir brauchen noch Frauen? Da hat er, glaube ich, was getwittert gerade. Oder warum stellt er nicht seinen Sitz im Bundestag der Teuteberg zur Verfügung oder so? Ja, das funktioniert ja nicht. Da war ja die Frau Strack-Zimmermann, die hat da letztens einen Kommentierer bei Twitter, das war gestern, darauf hingewiesen, dass ja, hahaha, die Frau Teuteberg ist ja gar nicht im gleichen Landesverband. Das Ding ist nur, ja, das sind das Ding ist nur, das Ding ist nur, das Ding ist nur, ich bin im gleichen Landesverband und ich kenne hier in diesem Landesverband Frauen, von denen ich viel halte, ich alter Sexist, ne? Ich kenne hier durchaus Frauen im Niedersächsischen Landesverband, denen Herr Kuhle gerne seinen Platz zur Verfügung stellen kann. Sehr gerne. Also, so ist es nicht. Nur nicht die Frau Teuteberg, die geht nicht, ja. Die Kollegin Nicole Bauer, die eben hier gesprochen hat für die Fraktion, ist für mich als Staatsbürger Konstantin Kuhle eine bessere Volksvertreterin als jeder Mann aus einer anderen Fraktion. Und zwar nicht, weil sie eine Frau ist, sondern als Frau, die eine Liberale ist. Was? Ja, tut mir furchtbar leid. Also, ja. Ich meine, die Frau Bauer hatten wir jetzt ja auch schon öfter hier dabei. Und die ist sicherlich eine liebe, nette Person. Aber diese ganzen Redebeiträge von der. Also, wo sie sich dann da immer die größte Mühe gibt, immer noch einen draufzusetzen, da für den ganzen Kram, was sowieso schon gefordert wird. Also da ist gerade bei diesem ganzen Frauenthema, was man dringend hinterfragen sollte, ist sie ja auch eine von denen, die immer nur sagt, ja, nach dem Motto vorwärts immer, rückwärts nimmer, so, wir haben schon so viel erreicht und wir dürfen auf gar keinen Fall zurück und wir müssen immer weiter und immer weiter und ja, in meiner Partei, da müssen wir auch machen und tun und so, da wird überhaupt nichts hinterfragt. Es wird nur immer gefordert, dass es alles bitte noch weitergehen muss mit der Frau Bauer. Und tut mir leid, also es ist nicht links, es ist nur professionell. Doch, es ist genau diese linke Leseart von dieser Geschlechterpolitik, die ihr euch da zu eigen gemacht habt. Und dann aber sagt so, ja, aber in Konsequenz natürlich nicht. Weil es dann zu weit geht, aber im Endeffekt, das hilft halt nicht. Man kann nicht diese ganze Analyse einfach übernehmen und dann sagen, aber hier und da diese Detailfrage oder so. Das ist unseriös. Und davon wird sich kein Mensch überzeugen lassen. Kein Mensch. Aber da habt ihr dann vielleicht ein bisschen gute Presse, dass eure Medienfreunde dann irgendwie wieder schreiben, so, ja, hier, die FDP hat es erkannt, ihr furchtbares Problem, dass sie so eine schreckliche, furchtbare Männerpartei ist. Sie haben es endlich erkannt und sie geloben Besserung. Unsere großen Vorbilder Konstantin Kuhle und die Frau Bauer, die beide keine schlechten Menschen sind. Ich will es nochmal klarstellen. So, Kuhle, wir hatten das ja gerade, er hat ja auch seine lichten Momente, wo er dann wirklich mal vernünftige Sachen irgendwie macht. Aber das ist halt gerade dieses Ding. Die haben viel zu viel von dieser ganzen Analyse schon gefressen mit ihren Medienfreunden oder so. Und müssten das einfach alles mehr hinterfragen. Das wäre auf jeden Fall notwendig und es wird im Endeffekt, ja, es wird schwierig nächstes Jahr, sagen wir es mal so. Dass sie auch sich daran orientieren, dass vielleicht irgendwelche Marketing Research oder so eben immer vorhersagen, dass man mit den Frauenstimmen einfach mehr Stimmen kriegen kann. Also wenn man die umwirbt, dass man da mehr Stimmen ja, kriegen kann. Ja, also, ja, das ist wenn das alle das machen, ist natürlich die Sinnhaftigkeit auch immer mal fragt. Ja, das ist definitiv auch vor allem, so. Wie weit man geht, ist dann eben immer die Frage. Das ist eins zu eins der gleiche Scheiß, den wir in diesem... Und das gilt für im Prinzip Linke auch. Vielleicht ist es ja auch so, dass Linke eher wählen gehen, weil die nicht ganz so frustriert sind vom System oder so. Ja, das ist das Gleiche, was wir, na, die wählen halt keine Freiheit, die mögen das nicht, die finden das falsch. Weil da hast du halt eben keine 50% Frauen dann, das ist einer von den Gründen. Ja, das ist ja das Ding, die erzählen es ja von früh bis spät, sagen sie es ja bei Twitter und überall, dass sie es verkehrt finden mit der Freiheit und das sind sie ja nicht die Einzigen, das ist ja im rechten Bereich genauso. Und ja, und im Endeffekt dieses, also das ist, was du gerade meintest, Mama, das ist wortwörtlich das, was die sagen. Das ist wortwörtlich das, was sie sagen. Dieses Ding von wegen, beim letzten Mal sei man ja nur aus dem Bundestag rausgeflogen, weil einen die Frauen nicht gewählt haben. Das ist wortwörtlich das, was sie sagen. Mhm. Und das ist halt das Gleiche, was wir in diesen ganzen Subkulturen haben. Dieses ganze Ding von wegen, ja, okay, wir müssen jetzt hier alles über den Haufen schmeißen. Ne, so von wegen so, ja, hier, wir sind irgendwie Star Trek und so und uns gucken größtenteils nur Männer, das ist alles pfui, so, ne, das muss die alles... Leute glauben das zum Teil. Wir haben ja diesen riesen Haufen von Menschen, die uns noch nicht gucken und die würden uns ja morgen sofort gucken, wenn wir einfach nur ganz was anderes werden. Und genau den gleichen Kram hast du halt in der FDP auch. Sie meinen irgendwie von wegen so, ja, diese Leute, die uns ja jetzt schon wählen, die werden uns ja immer wählen, weil wir ja so gut sind und so liberal und so. Und aber diese ganzen anderen Leute, die können wir ohne weiteres für uns gewinnen, indem wir jetzt einfach ein paar Gendersterne einfügen und diese ganze linke Unterdrückerlogik noch mit übernehmen, aber dann irgendwie sagen, ja, wir machen das ein bisschen anders vielleicht, weil ist ja schon irgendwie ein bisschen crazy und so. Ja, vielleicht können sie nicht viele Leute gewinnen, aber vielleicht können sie ein paar dadurch gewinnen und einige und ja, aber die anderen Leute werden ja auch noch angeätzt. Das kommt ja noch dazu. Sie drehen sich ja dann auch noch zu den anderen Leuten rum und sagen, wir haben so liberale Männer hier, die sind und wir haben dies hier und oh, jetzt haben wir, ich kann mich nur erinnern an diesen einen Bundesparteitag, wo die letzte Generalsekretärin hier, die jetzt nach Brüssel abgehauen ist, dann irgendwie gemeint hat, so, ja, wir haben hier neue Eintrittsrekorde irgendwie aufgestellt, aber, ach ja, jetzt ist ja das Frauenanteil noch kleiner geworden und so, weil von diesen, die da eingetreten sind, halt wieder überwiegendermaßen halt neben Männer waren. Und anstatt, dass man das einfach dann mal einsieht, dass vielleicht dieses liberale Ding eher vielleicht Männer anspricht und es einfach mal zur Kenntnis nimmt und gut findet, weil das ja eigentlich im Prinzip das ist, was man ja auch vertreten will, das geht natürlich wieder alles nicht, sondern man muss rufen, pfui, pfui, pfui. Und es reicht ja nicht, ja, dass man einfach die Frauen, die das dann interessiert, einfach froh ist, dass man die hat und mit denen halt vernünftig umgeht und arbeitet und so, wie die Frau Teuteberg und so. Ne, das, oder die Beispiele, die ich eben nennen könnte aus dem Niedersächsischen Landesverband. Ne, also das ist halt dieses Ding und es wird genauso scheitern, wie es immer scheitert. Es wird genauso scheitern. Ich weiß schon genau, was sie sagen werden. Es ist genauso wie damals in der Piratenpartei das war, die werden dann wieder komplett paranoid werden und meinen, überall sind die Kemmerichs und alles ist rechts und alle wollen nur mit der AfD hier irgendwie und dieses ganze Gedöns. Ja. Ja, jetzt steht man unter Beschuss. Ja. Und das ist der entscheidende Punkt, dass wir die Gruppe, dass wir das Staatsvolk nicht künstlich aufteilen können in Gruppen, für die dann einzelne Vertreter im Parlament die Repräsentanten sind, sondern dass Frauen und Männer als Ausdruck des freien Mandats Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes sind. Und in diesem Maßstab brauchen wir mehr Frauen. Dabei haben sie uns an ihrer Seite. Aber am Ende kann nicht die gesetzliche Festlegung von Parität stehen. Vielen Dank. Ja, so ähnlich haben viele aber gesprochen, wenn ich dann an die Paritätsdiskussion denke. Da haben ganz viele an das irgendwie toll geredet erst und dann haben sie aber gesagt, ja, aber Parität im Gesetz, das ist natürlich keine Lösung. Oder so. So. Wirklich von allen Parteien aber. Hule. Ja, genau. Das war ja das ganze Ding nochmal. Ich hatte gedacht, eventuell, weil ich habe mir davon außer der Kuhle noch nichts angeguckt. Nein, heute nicht die Ulle. Nicht. Mach doch mal die Möhring. Die Möhring? Okay, machen wir die Möhring. Ja, mal gut rein. Gib mal lieber die Möhring. Ja, mach mal lieber die Möhring. Mach mal lieber die Möhring. Mach mal lieber die Möhring. Teuteberg ist nicht gut. Mach mal lieber die Möhring. Möhring, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, seit Beginn dieser Wahlperiode beklagen wir den gesunkenen Anteil von Frauen im Bundestag. Jedenfalls der klügere Teil des Hauses tut es. Wow! Denn weniger als ein Drittel. Oder was? Ja, so eine saublödes Daherreden. Der Abgeordneten ist weiblich und das ist ein nicht hinnehmbarer Tiefstand. Wir diskutieren nun auch schon lange in unterschiedlicher Intensität, wie der Frauenanteil im Bundestag erhöht werden kann. So auch in der eben von der Kollegin Bauer erwähnten interfraktionellen Arbeitsgruppe. Ein Vorschlag dieser Gruppe war, in einer offiziellen Kommission des Bundestages fachlich fundiert Wege zur Parität zu erarbeiten und dem Parlament vorzulegen. Ehrlicherweise muss man an dieser Stelle schon mal einschieben, dass die FDP diese Idee der Kommission noch nie wirklich gut fand und eigentlich immer noch erforschen will, was Frauen daran hindert, zu kandidieren. Das hat aber eigentlich ihr letzter Parteitag ziemlich gut vorgeführt, ehrlich gestanden. Gescheitert ist dann aber ein gemeinsames Agieren letztlich an den Regierungskoalitionen. Für die Union war so eine mit Sachverständigen und Abgeordneten besetzte Kommission nicht drin, was vielleicht bei einem Männeranteil von 79% auch nicht so das große Wunder ist. Und die SPD bekam ihr Übliches, dann platzt uns die GroKo, Gebipper, und änderte flugs Argumentation und Vorgehen. Fortan hieß es, dass eine solche Kommission eine Verzögerung wäre und die Parität im Wahlrecht entschieden wird. Wer nun aber Konkretes erwartet hat oder ein engagiertes Ringen, damit Parität auch wirklich ins Wahlrecht kommt, weiß spätestens seit gestern Pustekuchen. Denn mit der gestern verabschiedeten Reform des Wahlrechts hat die Große Koalition das Thema Parität erstmal für Jahre verschoben. Es soll nun doch eine Kommission geben, eine Reformkommission, deren Arbeit soll bis zum 30.06.2023 laufen. Liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, das nenne ich eine Verzögerung. Die Aufgabenbeschreibung dieser Kommission ist zudem sehr umfangreich. Sie soll sich mit dem Wahlrecht ab 16 befassen, der Dauer der Legislaturperiode, Vorschläge zur Modernisierung der Parlamentsarbeit entwickeln und dann irgendwann auch noch, Zitat, Maßnahmen empfehlen, um eine gleichberechtigte Repräsentanz von Frauen und Männern auf den Kandidatenlisten und im Bundestag zu erreichen. Übersetzt heißt das Ganze mit Blick auf Parität, Konflikt in der Regierung, peinliches Thema für die SPD, weil sie sich mal wieder nicht durchsetzen kann, Thema wird auf die lange Bank geschoben und in einer Arbeitsgruppe als eins von vielen anderen Themen versenkt. Aber Parität nebenbei abzufrühstücken, das ist der Bedeutung wirklich nicht angemessen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Und sollten dann tatsächlich essentielle Ergebnisse rauskommen, sind die jedenfalls erst Ende der nächsten Legislaturperiode, aufs Ende der nächsten Legislaturperiode geschoben. Und das ist für Teile der Koalition, ist damit das lästige Thema Parität auch erstmal geschoben und stört aktuell nicht mehr. Dabei könnten wir in dieser Wahlperiode noch ganz konkrete Vorschläge für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Bundestag erarbeiten, wenn Sie dem Gruppenantrag von linken und grünen Abgeordneten heute zustimmen. Wir wollen eine zügige Einsetzung und Ergebnisse noch in dieser Wahlperiode, damit sich in der nächsten auch wirklich was bewegt und wir nicht wieder bei Null anfangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne verbindliches politisches Bekenntnis, ohne einen verbindlichen Mechanismus werden wir den Frauenanteil im Bundestag nicht erhöhen. Das wissen wir doch wirklich alle. Auf freiwilliger Basis funktioniert das in der Politik genauso wenig wie in Führungsetagen. Und natürlich, Quoten reichen nicht aus. Aber Die Quote bei Listenaufstellungen zwingt Parteien dazu, in ihrer politischen Arbeit Frauen aktiv zu unterstützen und ihre Parteikultur darauf auszurichten, dass Frauen an politischen Prozessen teilhaben können und wollen. Ja, zwingt, dass sie wollen, genau. Ja, ja, und das ist ja halt das Ding so, ne? Die sind alle, das ist alles gleich und so, und das ist auch richtig und so weiter, aber man muss die in allen Belangen an die Hand nehmen, weil ansonsten kommen die ja nicht. Ja, also, einmal, das ist das Nini-mäßige, das stimmt auf jeden Fall. Und sie macht ja aus diesen Ungleichheiten, die man dann eben überall schon fehlinterpretiert, dann eben auch noch ganz fiese Argumente und haut das in anderen Ohren. Also das ist eigentlich, muss man sich nicht unbedingt gefallen lassen, finde ich. Ja, eine Verpflichtung der Parteien, bei den Kandidatenaufstellungen zu kotieren, ist rechtlich sehr herausfordernd. Sie ist aber möglich. Und sie zwingt, wenn wir die Staatsziele... Naja, also bisher hat das ja nicht geklappt. Bisher ist das alles wieder kassiert worden, was in die Richtung ging. Also zwingend ist es. Inakzeptabel und zwingend. Verfassungswidrig und zwingend. Ja, genau. Herausfordernd, ja. Es gibt bereits einige gute Vorschläge, wie ein Paritätsgesetz aussehen könnte. Und ich finde, die sollten wir jetzt wirklich anfangen, inhaltlich zu diskutieren. Nicht im Schlagabtausch, sondern indem wir gemeinsam ernst... Ja, da bin ich wirklich mal drauf gespannt, auf diese inhaltliche Diskussion. Ja. Was ich hier nämlich seit Jahren höre, ist keine inhaltliche Diskussion. Was ich jetzt seit Jahren höre, ist, Alter, was muss sein? Es ist zwingend und es steht da und wir brauchen es. Und das höre ich hier. Mehr höre ich hier nicht. Ernsthaft daran arbeiten. Deshalb mein Appell, lassen wir das Thema nicht in der Versenkung verschwinden. Stimmen Sie heute unserem Antrag zu, dann können wir mit der Arbeit loslegen und haben bereits in 6 Monaten Ergebnisse. Es ist Zeit für Parität. Vielen Dank. Gutes Training für die eigene Denkakrobatik oder so. Kollegin Möhring. Mach bitte nicht mehr die Möhring. Mach bitte nicht mehr die Möhring. Ja, wollte da noch eine Beatrix eventuell? Die hat doch bestimmt was Interessantes zu sagen, oder? Oh, na komm, dann gib uns eine Beatrix. Storch, AfD-Fraktion. Boah, da meckert sie schon im Voraus, oder was? Das ist doch sicher wieder die Hesselbach. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, der vorliegende Antrag von Linken und Grünen ist Ausguss radikal-feministischer Ideologie. Ohne jede Substanz. Das ist also nicht weiter bemerkenswert. Bemerkenswert ist, dass nun auch die FDP das hohe Lied des Radikalfeminismus singt. Linke, Föber. Grüne und FDP behaupten, 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts gäbe es in Deutschland keine Gleichberechtigung. Das ist ideologisch bedingter Realitätsverlust. Männer und Frauen sind in Deutschland gleichberechtigt, und zwar zu 100%. Das Landesverfassungsgericht in Thüringen hat deswegen am 15. Juli das Paritätsgesetz höchstrichterlich beerdigt. Ich darf zitieren: Tatsächlich sind Männer und Frauen sowohl in aktiver wie in passiver Hinsicht gleichermaßen Wahl- und Teilnahmeberechtigt. Männer haben nicht mehr Rechte als Frauen und Frauen nicht mehr Rechte als Männer. Danke von hier an uns. Ja, das finde ich insofern bemerkenswert, halt, ne, dieses Zitat, was sie da jetzt gerade vorgelesen hat, weil es ja immer berichtet wurde, dass ja die Richterinnen an diesem Gericht da dagegen gewesen wären und die Herren, die in der Mehrheit waren, dafür, also jetzt quasi das Ganze zu nicht zuzulassen, jetzt dafür. Und ja, also diese Aussage, die da gerade getroffen wurde, das ist ja schon eine ziemlich faktische Aussage, so, ne? Also, da gibt es eigentlich nicht viel reinzulesen. Und insofern finde ich das schon ziemlich bemerkenswert, dass, ja, dass man dann da so auseinanderdriften kann. Also zwischen, es ist faktisch so, dass wir die gleiche Möglichkeit haben zu, aber da steht aber irgendwo was von wegen tatsächlich Gleichberechtigung. Und wir sind einfach der Meinung, das gibt's nicht. Und deswegen brauchen wir Zwang, weil die Leute zu dumm sind zum Wählen. Das finde ich schon eine ziemlich große Schere dazwischen. Also. unsere AfD-Fraktion in Thüringen, die dieses Urteil erstritten hat. Die Thüringer AfD hat verhindert, dass der nächste Landtag nach einem verfassungswidrigen Wahlrecht gewählt wird. Sternstunde des Rechtsstaats und Grund zur Freude für alle demokratischen Parteien. Der Souverän in diesem Land, und das wird jetzt ganz hart. Ja, hat man der AfD geschenkt, so ein Triumph. Also sowohl dadurch, dass man sich da nicht dran beteiligt hat an so einer Klage oder eine eigene eingereicht hat. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Das ist bei diesen Landesverfassungsgerichten teilweise so ein bisschen schwierig. Also wer da jetzt kann und wie und warum und ob man dann da irgendwie mit zusammenarbeiten muss oder so. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo die Leute dann eventuell davor zurückschrecken, das mit der AfD zu machen. Das kenne ich aus anderen Ländern schon. Und ja, aber ich meine, man hätte das ja erst gar nicht auch da so ein Gesetz machen müssen, um denen dann so einen Triumph zu schenken, weil aus meiner Sicht ist es selbst für einen Laien eigentlich offensichtlich, dass das nicht geht. Also, Thüringen hatten sie das mit einem anderen Verfassungsgesetz noch vorbereitet sogar, dass das irgendwie, also das ist schon ein bisschen so lesbar, dass es vielleicht möglich wäre, aber okay. Da haben dann wohl gesagt, dass geht auch wegen der übergeordneten Staatsverfassung nicht. Also, insbesondere für die Linken, der Souverän in diesem Land ist das deutsche Volk und nicht irgendwelche Gruppen. Nach den von Ihnen angestrebten Quote für Bundestagsmandate nach Geschlecht, Frauen, Männer und natürlich die Diversen, kommt doch als nächstes die Quote für junge, alte, schwule, übergewichtige und Deutsche mit Migrationshintergrund. Das ist nichts anderes als die Rückkehr zu Gruppenrechten wie im mittelalterlichen Ständestaat. Kurz gesagt, Frauenquote ist Mittelalter. In unserer Demokratie hat jeder Staatsbürger zu welcher. Das finde ich eigentlich ein ganz guter Kommentar. Der Ständestaat ist schon ein paar Jahre her, ja. Vor allen Dingen, weil das so schön dieses Ding aufs Korn nimmt, dass die anderen ja immer von Fortschritt reden. Na? Das Ding ist ja bei allen Leuten immer dieser Fortschritt, so als ob es Frauen erst seit gestern gäbe und die jetzt so der neue heiße Scheiß sind. Aber es ist nicht 50er Jahre, dann kann man das als Fortschritt bezeichnen. Ja. Gruppe auch immer eher gehört, dasselbe Recht zu wählen und gewählt zu werden. Und wer gewählt wird, der repräsentiert das ganze Volk und nicht nur irgendeine Gruppe. Deswegen ist das Paritäts. Ja, genau. Und das sollten sich die Damen auch mal vor Augen führen, dass sie auch andere Leute, dass sie auch Männer repräsentieren, wenn sie da stehen. Weil das ist nämlich bei diesem ganzen Ding von wegen, wie, ich habe ja mal durchgezählt, da sind ja zu wenige von meiner Sorte hier. Ja. Also finde ich auch bemerkenswert, auf jeden Fall. Also ich frage mich, wie viele, also ich sag mal so, ein Kuhle oder so, der sieht sich ganz sicher nicht nur als Vertreter der Männer da in diesem Parlament. Und das ist ja auch eine wichtige Einstellung. Gruppe wahrscheinlich nicht aber, machen unbedingt. Aber diese Heinis, die Damen da von der linken Seite, die sehen sich auf jeden Fall da nur als Vertretung der Frauen. Und meinen halt eben, dass ihre Gruppe der Frauenvertreter ja auch zu klein ist, weil es da zu wenig Frauen gibt. Und das ist ja deren das ist ja wieder diese Analyse, die da halt dahinter steht. Gesetz so vollkommen verfassungswidrig. Und obwohl es so verfassungswidrig ist, fordert Links, Grün und FDP jetzt die Parität doch durch die Hintertür. Sie wollen eine Kommission einsetzen, die Maßnahmen prüfen soll bei der Aufstellung von Wahllisten. Lassen Sie es einfach. Die FDP lässt sich auch vor diesem kollektivistischen Karren spannen. Das ist einfach nur noch arm. Die FDP, das war einmal die Partei von Thomas Dehler und Otto Graf Lambsdorff, heute steuert Christian Lindner, erkennbar ohne Kompass. Liebe FDP, statt sich an Linksgrün ranzuwanzen, wählen Sie doch einfach mehr Frauen auf Ihre Listen. Ganz freiwillig und so viele, wie Sie wollen. Dafür braucht es keine Kommission, dafür braucht es keine staatlichen Maßnahmen. Niemand hindert Sie, nur hören Sie auf, es den anderen vorschreiben zu wollen. Aber wie ich schon sagte, was soll man von einem Christian Lindner erwarten, der den in freier Wahl gewählten eigenen FDP-Ministerpräsidenten stürzt, um einen SED-Nachfolger an seine Stelle zu setzen. Es gibt in den Anträgen von Links, Grün und FDP keine substanziellen Unterschiede. Die Anträge sind nicht nur in Analyse und Schlussfolgerung praktisch gleich, sie sind in großen Teilen wortlaut identisch. Ihre Anträge sind ein Hoch auf den Geschlechterkollektivismus, ein Fußtritt für die bürgerliche Freiheit und ein Schlag ins Gesicht der Demokratie. Die einzige Fraktion, die in diesem Hause konsequent sich dem entgegenstellt und die Demokratie verteidigt, das ist die AfD. Vielen Dank. Hast du gerade verraten, dass sie ihm alle von den Händen hat? Schreib mir. Ja, ich wünschte, ich könnte jetzt dazu sagen, dass das alles Humbug ist oder so. Es geht leider nicht. Ich meine, ja. So ist es. Das wird uns noch so lange begleiten und dann machen sie wieder ein neues Gesetz und es wird dann wieder gekippt und dann, oh, das wird so ein Spaß werden. Ja, die probieren es halt mit allen Mitteln. Aber ich glaube ja mittlerweile, dass sie wahrscheinlich als nächstes nochmal probieren werden, dieses Gleichberechtigung in Gleichstellung zu verwandeln, was da im Grundgesetz steht, wenn der andere Krempel nicht funktioniert. Aber ja, es wird mit der Zweidrittelmehrheit wahrscheinlich schwierig, weil die braucht man ja für eine Grundgesetzänderung. Jo, ich glaube, das wird bei den Leuten schwierig, auch bei der Bevölkerung. Aber nachdem der Herr auch schon mal das dann losgeht, im Bundestag hast, ist das doch egal. Das ist ja auch das Ding. Dieses Ganze, was ich ja vorhin schon meinte, diese ganze Rede von Kuhle mit von wegen ja Selbstbeschäftigung und so, und das für die Leute da draußen ist alles egal. Diese ganze Scheiße ist für die Leute da draußen egal. Also, ich denke mal, die Leute, diese ganzen Juristen und so, die da von seitdem sie 18 sind und in der Uni oder so, alle nur noch politische Leute um sich herum haben, wissen das wahrscheinlich nicht, dass normale Menschen sich mit diesem ganzen Krempel überhaupt nicht beschäftigen. Die merken das dann irgendwann, wenn sie ihre Steuererklärung machen müssen oder so, was da irgendwie die Sache ist. Aber irgendwelche Anteile im Bundestag oder so ein Zeug, das interessiert niemanden, genauso wie dieses ganze Führungskräfte-Frauen-Ding irgendwo in irgendwelchen Ministerien oder so. Das ist auch nichts, was irgendjemandem hilft, jetzt in der breiten Masse oder so. Aber andere Dinge irgendwie, dass die Jungs immer weniger Abitur machen, immer weniger studieren und so, das wäre vielleicht mal ein breiten Phänomen. Aber da hörst du natürlich nichts von. Kein Wort. Ja, im Gegenteil, wenn sich damit beschäftigt wird, dann wird das eben versucht zu widerlegen oder so. Mhm. Ja, das ist halt, die Männer sind halt kaputte Frauen, so, ne? Die sind halt einfach kaputte Frauen und die müssen mal heile werden. Ja. Toxisch und so. Ja, genau. Schlechte Rollenbilder und so, die da kopiert werden, obwohl die komischerweise dann irgendwie erst seit einer Weile mit schlechten Noten einhergehen. Okay. So. Habt ihr genug oder warum auch die Hasse, Mann? Halten wir die noch aus? Na komm, das ist doch die immer so schreit, oder? Genau. Na komm, hau rein. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Sexismus hat es im Deutschen Bundestag immer gegeben. Aber mit dem Einzug der AfD treten Antifeminismus und Sexismus offener und aggressiver in Erscheinung. Das erleben viele Frauen von uns alltäglich. Und dafür darf es von Frauen und Männern null Toleranz geben, meine Damen und Herren. Dagegen müssen Frauen und Männer in diesem Parlament zusammenstehen. Und das hat auch heute diese Debatte und viele davor wieder gezeigt. Meine Damen und Herren, der Konstantin Kuhle hat gerade etwas freihändig den Artikel 3 zitiert. Das sei ihm unbenommen. Ich will aber darauf hinweisen, dass aus dem Artikel 3 Absatz 2 der Staat eine ganz klare und eindeutigen Förderauftrag im Hinblick auf die Herstellung von Gleichberechtigung von Frauen und Männern hat, von Frauen hat. Und das ist der Förderauftrag, meine Damen und Herren. Und es ist doch völlig klar, dass Frauen dies einfordern. In Wirtschaft, in Gesellschaft und selbstverständlich auch in Parlamenten, meine Damen und Herren. Und das ist dringend notwendig. Und deshalb richtet sich mein Appell auch noch mal an die Kolleginnen und Kollegen, der Regierungsfraktion. Warum stimmen Sie unserem Antrag heute nicht zu? Sie waren es, die uns versucht haben, hier vorzuführen, nach dem Motto, es darf keine Wahlrechtsreform geben ohne Parität. Sagen mir die SPD-Frauen mal, wo wir heute stehen? Nix ist. Gestern haben Sie eine unmögliche Reform verabschiedet, kein Wort von Parität. Und dann haben Sie versucht, in den Verbänden uns Grüne und linke Frauen vorzuführen, so nach dem Motto, die meinen es nicht so ernst mit der Parität. Dabei in den Verbänden, ja, genau. Interessante Interna, jo. Das ist nämlich das mit diesem Ding in den Verbänden, ne? Das kennen wir mittlerweile alle, dieses wunderbaren Juristinnenbund, diese Landes- und Bundesfrauenverbände, wo teilweise alle größeren Parteien vertreten sind in manchen Bundesländern. Also wirklich alle von denen, bis auf die AfD natürlich, aber jetzt von den, na, das ist halt auch so der Grund, warum man halt diese Talking Points dann auch bei der FDP findet und halt auch bei der CDU dann findet, wo die dann alle zusammenhocken und das dann immer heißt, ja, in meiner Partei, ja, da ist hier schon, haben wir schon Quoten und so. Ne, und tralala. Und das ist so ein Ding, ne, das sind die Leute, die uns was erzählen wollen von Demokratie und Demokratieförderung und die ganzen Leute verstehen alle Demokratie nicht und solche Sachen. Aber die haben ihren vorpolitischen Krempel und das ist dann schon wichtiger als das Zeug da, weil da haben sie 100% Frauen und nölen da und nölen, dass sie nicht genug Einfluss haben und nicht genug Macht haben, weil eine Minderheit in der Politik nicht mindestens 50% dann in den Parlamenten dann stellt, damit sie da ihre Suppe da, die sie sich kochen, in ihren außerparlamentarischen Gesprächskreisen da, wo sie sich ihre Politik ausdenken, da nicht unwidersprochen dann dadurch auch noch durchkriegen können, weil das ja das einzig Richtige und Gerechte und was weiß ich nicht, was irgendwie ist. Also, und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Also ich erwarte von der FDP Sprecherin für Frauenpolitik, dass sie diese ganzen super tollen Gesprächskreise und das ganze Zeug, was da rauskommt, auf die Goldwaage legt und das alles mal sich überlegt, ob das überhaupt alles so wirklich so ist, wirklich so das einzig Gute und einzig Gerechte und einzig Wahre irgendwie ist, was da rauskommt aus diesen Runden, wo sie da unter sich sind und sich nur überlegen, dass sie zu wenig Macht haben und dass es an Ungerechtigkeiten liegt. Also. Könnte man nur outen oder so sogar. Dabei machen Sie jetzt eine Kommission im Verschiebebahnhof und der Rolle rückwärts. Bis 23, Juni 23 darf die arbeiten, unter anderem zu Parität. Und zwar, wenn sie der Diskontinuität anheimgefallen ist, dürfen wir sie in der nächsten Legislatur wieder neu einrichten, meine Damen und Herren. Das soll ein Ersatz sein für den Antrag heute? Nein, das ist es nicht, meine Damen und Herren. Wir haben einen klaren, präzisen Auftrag mit einem kurzen Untersuchungszeitraum mit externen Expertinnen und ich fordere Sie auf, heute dafür zu stimmen, wenn Sie ein Interesse daran haben, dass sich der Bundestag diesem Thema widmet. Danke. Frau Kollegin Hassmann, herzlichen Dank. Ja, nicht nur für die kam gar nicht dazwischen, weil eine Zwischenfrage gestellt werden sollte. Sie haben ja nicht mal Luft geholt. Deshalb erlaube ich eine Kurzintervention der Kollegin von Storch. Ei. Die ist ja noch ätzender, wenn sie nicht nur rumschreit. Alles total gemein und gegen Frauen und ihr seid alle scheiße. Ja, wir hatten ja letzte Woche mit einem anderen Thema. Corona-Quarantäne, Regionalquarantäne, dass sie in Schleswig-Holstein die Berliner nicht mehr aufnehmen wollten oder so, beziehungsweise nicht ohne Quarantäne. Und die Politiker haben jetzt aber so für sich entschieden, dass sie das so nicht so mitmachen wollen. Also die Quarantäne-Sachen sind wohl ausgesetzt für Politiker und noch zwei, drei verschiedene andere Sachen, nämlich nur mit Treffen, mit Personenanzahl oder so. Da müssen sie sich auch nicht unbedingt dran halten. Also sie machen Regeln für sich und für uns. Das ist natürlich zweierlei Maß und von daher ein bisschen unbeliebt. Ich finde das jedenfalls scheiße. Sowas gehört sich doch nicht. Unsere Politiker hat das Maß verloren. Man kann es mal reinscrollen, dann finden wir vielleicht noch bei. Ja, ich weiß lieber, die hätten den Maß verloren. Das ist im Prinzip schon richtig. Also dieser ganze Berliner, die haben natürlich diesen ganzen Betrieb da und die ganzen Leute kehren ja dann, wenn die da keine Sitzung haben und so, alle wieder zurück dahin, wo sie wirklich herkommen. Und da wollen sie sich dann nicht irgendwie quarantinisieren. Und das finde ich doch schon ein bisschen krass, weil man auf der einen Seite irgendwie immer sagt, so ja, das ist die Verantwortung der Leute irgendwie. Und es gibt so viel Gerede da irgendwie davon, dass die Leute ja halt einsehen wollen, was habe ich diese Woche irgendwie gelesen, dass nicht alles, was sie auch dürfen, sie das nicht auch alles machen müssen, aus Verantwortung und lauter solche Sprüche. Und dann aber selber irgendwie sagen, so nee, wenn ich dann aber nach Hause fahre, dann will ich aber auch da irgendwie normal mit den Leuten interagieren und mich nicht zu Hause einschließen und nur über Zoom irgendwie mit den Leuten reden. Finde ich auch ein bisschen schwer nachvollziehbar, sagen wir es mal so. Alle Menschen sind gleich und manche sind halt gleicher Stand, glaube ich, auch so an der Scheune hinterm Bundeskanzleramt. Aber es ist ja auch eben ein bisschen schwierig, bei einigen Maßnahmen, wie sie das durchsetzen wollen. Also eine Strafe für Leute, die den falschen Namen oder sowas eintragen in der Kneipe, das ist wohl schwierig, oder? Zum Beispiel, aber auch wenn du jetzt irgendwie mit dem Auto nach Hause fährst oder so, stehen die da und machen Kontrollen oder was? Weiß ich nicht. Hat es ja am Anfang wohl auch gegeben. Ist ja in der Hauptstraße irgendwie kontrolliert, dann dass du da nicht mehr durchkommst. Zu bestimmten Gegenden. Aber wenn sie nur sagen, du musst in Quarantäne, dann glaube ich, gehen sie davon aus, dass man sich dann von sich aus mal Gesundheitsamt meldet oder was? Also, ich weiß es nicht. Also, ja, auf jeden Fall gibt es auch diese Beherbergungsverbotsgeschichte. Also dürfen nicht ins Hotel, ja. Okay. Ja. Aber das brauchen die Abgeordneten ja sowieso nicht, wenn sie nach Hause fahren, denke ich mal. Ja, ich denke, man erwartet das halt, dass sie dann zu Hause bleiben, halt für 14 Tage. Ja, dann werden die höchst illegale Tat wahrscheinlich einfach so tun. Ne? Und 50 Euro bezahlen. Das hier ist trotz der frappanten Ähnlichkeit nicht die Kongresshalle auf dem Nürnberger Reichstagsgelände, sondern ein neuer Anbau für unser wunderbares Bundeskanzleramt. 395 Leute sollen da arbeiten, 600 Millionen soll der Blödsinn kosten. Das heißt, jetzt gerade wo wir irgendwie alle gesagt kriegen, es wird jetzt nicht mehr so einfach sein und ihr kriegt da weniger Geld für dies und das muss der Gürtel muss enger geschnallt werden, hauen die es in Berlin mit vollen Händen raus. Unter anderem möchte man gerne 5 Stockwerke hohe Wintergärten haben. Ja, klar. Weil das braucht man offensichtlich. Also 9 5-geschossige Wintergärten seien geplant. Also braucht man halt einfach auch. Ne? Eine Wintergartenbaufirma. Mhm. Dann würde ich sollte vielleicht nach Berlin expandieren. Äußerst aufwendig geplant sei auch ein Hubschrauberlandeplatz für 10 Millionen Euro. Die kreisrunde Plattform befände sich auf einem 23 Meter hohen separaten Bauwerk. Das sehen wir hier rechts in dem Bild. Sieht man den Hubschrauber auf dieser Rotunde stehen. Warum der nicht auf dem Gebäude landen kann oder auf dem Boden oder so ist. Naja, gut. 10 Millionen, warum so wenig? Ja, nur der Hubschrauberlandeplatz. Insgesamt, wie gesagt, 600 Millionen. Eine 176 Meter lange Brücke soll die Spree stützenlos auf einer Länge von 123 Metern überspannen. 18,1 Millionen. Außerdem soll dort eine zweite Kanzlerwohnung mit 250 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. Frage ich mich erstmal, wofür brauchen oder was? Kanzler zwei Kanzlerwohnungen und wofür brauchen Kanzler in einer Arbeitswohnung eine Nutzfläche von 250 Quadratmetern, während alle anderen Leute gesagt bekommen, oh ja, eure Wohnung wird leider teurer, vor allem wenn ihr arm seid, weil wir da so ein bisschen Konkurrenz ins Land gelassen haben, aber jetzt regt euch bitte nicht auf. Und wie wäre es denn, wenn die Rentner in Einzimmerwohnungen ziehen, damit die kinderreichen Familien dann in deren Wohnungen wohnen können und so. Ne, hier wird richtig rausgehauen. Allein die rechnerischen Ausstattungskosten der Kanzlerwohnung liegen bei 225.000 Euro. Manche Leute kaufen für das Geld irgendwie ein kleines Haus oder eine Eigentumswohnung oder so. Und das ist nur die das sind nur die Ausstattungskosten der zweiten Kanzlerwohnung. Kann man dann von da aus auf einen anderen Teil von Berlin gucken, kann man sich besser in die anderen Bürger hineinversetzen. Weil unklar ist, ob überhaupt Bedarf besteht an dieser Wohnung, empfiehlt der Rechnungshof, diese zunächst als Büro zu nutzen. Ferner geplant im Erweiterungsbau Trainingsräume für Polizeibeamte. Okay. Nun ja, also ist das richtige Signal, dass die Politik in einer Situation wie heute senden sollte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber also ich find's falsch. 19.000 Euro pro Quadratmeter wird dieses Gebäude kosten. 19 fucking 1000 Euro pro Quadratmeter. Und dann behaupten die Leute auch noch, es sei ein nüchterner Zweckbau. Die sind echt irre, meiner Meinung nach. Also, jo. Und natürlich soll das Ganze sehr energieeffizient werden. Guckt euch das Ding doch einfach an. Gigantomanie. Und wir sehen ja hier auch die tollen fünfgeschossigen Wintergärten, diese Aussparungen, diese Gläsernen und so. Alles total wichtig. Wir haben ja auch bei mir in der Stadt ein über 70 Millionen teures Rathaus gebaut mit auch so einer riesen wintergartenartigen Halle davor und so. Ich frage mich, warum ist bei öffentlichen Aufträgen diese Protzerei eigentlich so eingerissen? Warum können das nicht wie wirklich nüchterne Zweckbauten sein? Und warum kann man sich nicht mal in so einer Situation wie jetzt sagen, oh, vielleicht verschieben wir das? Es kann mir auch keiner erklären, dass 395 Beamte, die dort arbeiten, so 395, einen solchen Klotz brauchen, der wie gesagt aussieht wie der Weiterbau der Kongresshalle in Nürnberg. Ist wirklich beschämend. Ich weiß nicht, ob Albert Speer hier beteiligt war, aber ja, zum Kotzen. Ja, Gigantomanie, das trifft es schon. Hm. Und wir wissen ja, was passiert, wenn die behaupten, es kostet 600 Millionen. Wir wissen das ja alle, dass das am Ende 4 Jahre länger braucht und mindestens doppelt so viel kostet. Wir sind schließlich in Berlin. In Berlin. Old man yelling at clouds. Ach so, ja, Vorratsdatenspeicherung ist laut Europäischen Gerichtshof dann vielleicht doch nicht so zulässig. Ich habe den ehrlich gesagt nicht gelesen, Herr Artikel. Ich dachte mir nur, die Titelzeile ist interessant. Ja, aber ich habe den gelesen. Super, danke. Ja, es ist so ein großes Ja, aber. Also sie sagen im Prinzip, dass es nicht geht, und dann sagen sie aber im Prinzip, dass es schon geht, wenn man darf es quasi nicht einfach ausufern für alle machen, aber es soll halt schon irgendwie die Möglichkeit geben, das im kleineren Rahmen für schwere Straftaten und so weiter hinzukriegen. Und da frage ich mich dann wieder. Ich denke, das ist irgendwas mit dem Anlass zu tun haben muss oder so. Da frage ich mich dann wieder, wie das genau gehen soll technisch, weil eigentlich ist das ja gerade so, dass sie diese Vorratsdatenspeicherung halt eben gerade machen wollen, weil sie ja nicht vorher wissen, was irgendwie schwierig ist. Ja. Und das dann halt eben schon haben wollen, wenn sie es dann brauchen. Und ja, das führt natürlich dazu, dass man von sämtlichen Leuten die ganzen Kommunikationen alle braucht. Und eine andere Frage ist ja auch nochmal diese ganzen Verschlüsselungssachen und so, wo sie ja auch immer gerne ran wollen, weil das natürlich auch eventuell von bösen Menschen benutzt werden könnte, was ja auch stimmt. Aber natürlich dann auch wieder eine Abwägungsfrage ist von Leuten, die ihre Kommunikation gerne privat haben möchten, das dann auch nicht dürfen, weil das ja eventuell von bösen Menschen halt benutzt werden könnte, um böse Dinge zu tun. Ja, ist im Prinzip so eine Frage der Beweismittelerzeugung, ne? Das darf die deutsche Polizei, glaube ich, eigentlich nicht. In anderen Ländern ist das zulässig. Bei in Amerika ist es, glaube ich, erlaubt zum Beispiel. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt, was das jetzt genau bedeutet, aber kann gut sein. Ja, das bedeutet zum Beispiel, dass du einen Deal anbahnen kannst mit einem Deal. Ja, nee, das hat damit dann, glaube ich, nichts zu tun, nein. Aber, Also ich habe grundsätzlich auch nichts gegen eine Vorratsdatenspeicherung, wenn ganz klar ist, für welche Delikte die verwendet werden kann. Mhm. Und ganz klar ist, für was sie nicht verwendet werden kann. Weil ja, also auf jeden Fall wollte ja sowas Ähnliches. Das ist ja der Grund, warum der Steinmeier das Gesetz, die Verschärfung des Netz-DG nicht unterschrieben hat. Weil genau das hier ja im Raum steht. Und halt für sage ich mal, Bagatellen, wie das jemand im Internet keine Ahnung, das N-Wort gesagt hat oder so, ist es ja auch ein völlig überschriebenes Mittel zur Bekämpfung von Clankriminalität, zur Bekämpfung von Pädophilen, zur Bekämpfung von allen möglichen wirklich Gewalttaten, organisiertes Verbrechen, Menschenhandel, finde ich sowas in Ordnung, aber es muss halt ganz klar, super klar geregelt sein, dass man es nicht ausweiten darf, aber ja, soweit ich das verstanden habe, ist aber der Effekt davon, dass es dann irgendwelche Gerichte dafür gibt, die das dann im Endeffekt entscheiden, wann das angewendet werden darf und wann nicht. Und ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich auf das hinauslaufen, wie es halt in Amerika mit diesem Patriot Act auch schon ist. Weil die haben ja auch diesen FISA-Court sich da eingerichtet. Und ja, böse Zungen behaupten, das wäre quasi nur eine Formalie, die sowieso zu jeder Anfrage, die da von den Sicherheitsbehörden aufläuft, einen Stempel draufhaut. Und ja, ich hoffe mal, dass es dann jetzt an dieser Stelle ein bisschen besser gemacht wird in Europa, aber es bleibt abzuwarten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist. Das ist schwierig zu sagen, auf jeden Fall. Und dieser Artikel ist auch in etwa so gehalten, so nach dem Motto, ja, alle Leute können sich freuen eigentlich, weil sie angeblich alle bekommen haben, was sie wollen, aber das kann ja irgendwie nicht sein. Also, ja. Das war's auch schon wieder für heute. Oh, ganz witzig ist zum Schluss. Oh. Stimmt, wir hätten das jetzt immer scherzen. Verdammt, wir hätten die neue Hänger-Kolumne sehen können. Oh, ich habe auch ein schönes Foto gesehen. Ja. Willst du die nicht schnell aufrufen, dann können wir die noch. Okay. Die war echt auch wieder sehr unterhaltsam. Da können wir noch einen kleinen Bonustrack machen. Wie heißt sie denn? Habibitus. Ja, das weiß der Chris auch. Warte mal, die heißt besser als jeder Aspirin. Ah ja, okay. Auf der Dating-Plattform OkCupid gibt es die Funktion Don't want to be seen by straight people. UserInnen haben damit die Möglichkeit, mit einem einzigen Häkchen zu deaktivieren, dass ihre Profile für heterosexuelle Personen sichtbar sind. Und vice versa. Parallelgesellschaft per Mausklick sozusagen. Manchmal wünschte ich, es gäbe ein Real-Life-Plugin. Für ein paar Stunden, Tage, Monate oder ein Leben lang unsichtbar für Heten sein und keinen Heten begegnen zu müssen, würde vieles leichter machen. Klar, einige von uns würden ihre Familien nicht mehr sehen und manche ihrer FreundInnen auch nicht. Es gibt schließlich auch okaye bis tolle Heteros. Aber die Mehrheit dieser Demografie fickt einfach den Kopf. Wie würde sie auch die gegenseitige Unsichtbarkeit zwischen Queers und Cis-Heten? Hinsichtlich der Fashion würden Türen geöffnet. Endlich geile Outfits ballern, ohne als Freak zu gelten. Ohne von den falschen Leuten gegeiert zu werden. Und ohne die Tränen deiner Local Annalena, die sich neben dir langweilig fühlt, als wäre es per Zwangsvorschrift auferlegt, dass sie von Kopf bis Fuß in S. Oliver gekleidet ist. Hast du ja nicht wieder die Alliteration gehört, aber ich glaube, es war nur fast eine. Dafür gäbe es seltener Missverständnisse wegen Codes und bessere Witze. Verloren ginge jedoch einiges an Meme-Material. Zumindest eine ganze Sparte an Comedy bliebe uns erspart. Der Karnevalsauftritt von Annegret Kamm-Karrenbauer wäre keine Referenz mehr. Generell weniger Fasching. Endlich wieder von der Party nach Hause kommen, ohne von Heteros auf der Tanzfläche vollgeglitzert zu werden. Geglitzert? Ich meine originell, ne? Ein bisschen. Total, total, total. Vielleicht ist es auch ein Wunschdenken, dass die Transfeindlichkeit, die Misogynie, der Antisemitismus und den Rassismus unter Queers negiert. Was sich aber auf jeden Fall verbessern könnte, die Kopfschmerzen. Denn laut einer neuen Studie der University of California in San Francisco stellt sich heraus, dass lesbische, schwule und bisexuelle Personen zu 58% häufiger von Migräne betroffen sind als heterosexuelle. Ach, so eine Studie, ey. Diskriminierung, Stigmatisierung und Vorurteile, so der Leiter der Studie, erhöhen das Stresslevel. Das wiederum löse Migräne aus. Zusätzliche Marginalisierungen können den Schmerzpegel erhöhen. Eine schwarze Transperson kriegt im Vergleich zu einem weißen, schwulen Cis-Mann mehrfach ab. Worauf sich alle einigen können. Heten ficken einfach den Schädel. In der Bekämpfung von Hetero- und Cis-Normativität stimmt also ein Versprechen, das vielleicht effektivste Mittel gegen Kopfschmerzen. Oh mein Gott. Fick das Gehirn, haben sie früher immer gesagt. Das ist, auch Heten, ist genauso ein unschöner Spruch. Heten ficken einfach den Schädel. Ja. Aber durch die Augenhöhle, ne? Ist klar. Mann, ey, so ein Stuss. Diese Frau behauptet, sie sei gegen Diskriminierung. Das ist unglaublich, weil Heten kann man ja nicht diskriminieren, weil das so viele sind. Ne? Ja. Ach ja. Warum jetzt Heten und nicht, warum nicht Cis? Ja, Hetero- und Cis-Normativität geben sich doch die Hand, Mammon. Ne? Die tanzen doch zusammen über die. Das muss man aber auch alles sagen. Das ist einer davon benachteiligt, ich finde. Das ist auch, das muss gesagt werden. Ich will gar nicht davon anfangen, andere Gruppen einzusetzen für Heten, aber ihr könnt das selber mal zu Hause üben. Setzt einfach mal andere gesellschaftliche Gruppen in den Text ein und fragt euch dann mal, ob das nicht ein bisschen nach Goebbels klingt. Aber ich, Frau Gummifahrer versteht ja viel von PR. Sie hat ja auch gesagt, dass das wahre Drecksloch, weil es hieß ja zu Liebig 34 immer Drecksloch, Hashtag Drecksloch, sie hat gesagt, das Drecksloch ist Deutschland. Also, genau. Die Frau weiß. Wenn die Katz das braucht, irgendwie für ihren Ruf, ich weiß ja nicht. Muss es selber wissen. Jemand hat eine schöne Montage gemacht mit diesem, mit dem Bild vom KDW. Und statt dem Spruch alles allen hat er halt das wahre Decksloch ist Deutschland auf die Scheibe geschrieben. Fand ich eine sehr schöne Aktion. Ja, war doch nicht so lustig, wie ich dachte, eher traurig. Aber ja. Zum Abschluss nochmal was Leichtes. Ne? Apropos traurig, ich habe hier noch schnell, mittlerweile hat die Kunde vom Niedergang von San Francisco hier auch die Frankfurter Allgemeine erreicht und das ist hier ein Artikel, wo das quasi nochmal aufgelistet wird. Das habe ich hier während des Streams, wird jetzt überall verteilt. Da steht quasi alles drin, was wir ja eigentlich auch schon als Thema hatten. Also für unsere Leute sollte es jetzt nicht unbedingt neu sein. Nur wir hatten es bisher eigentlich immer nur mit aus englischsprachigen Medien und das ist jetzt hier mal ein deutscher Artikel, wo halt eben das Obdachlosigkeitsproblem, den ganzen Drogenabhängigen und so und auch, dass die Demokraten da ihre super tolle Alles-Toleranz-Policy da haben und dass es halt zu vielen Wegzügen jetzt geführt hat über die letzten Monate, steht hier halt mal dann auch auf Deutsch drin. Ja. If you're going to San Francisco, don't forget to defecate in the streets. Was mit der Toleranz ist schon ein bisschen. Achso, habe ich jetzt noch gar nicht eingeblendet. Da ist es nochmal kurz zum Angucken. ich hatte auch die Sterne drin. Sorry, Leute. Aber ja, jetzt kommen die Sterne wieder. Das waren die Weltraumaffen, die Heten, die sich immer verstehten. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend, eine schöne Woche. Hier, Dingsbums. Fördert mal wieder ein Wort, was wir nicht ändern und genau, Freiheit. Hat, was ihr schadet. Nieder mit dem Kulturmarxismus. Ja. Lest Miete pro Kopf, geht auf That Safe Space und macht euch einen schönen Tag. Wiederhören. Ciao, ciao. Auf Wiedersehen.